erinnern. Es war da. Der Herrlichkeit formiert sich, indem wir ihn anbeten, hier in diesem Raum. Und in seinem Zentrum ist er. El Shaddai, Adonai, Shaddai. Und ich bete dich an. Der Herrlichkeit hat sich formiert hier in diesem Raum. Und in seinem Zentrum oder in ihrem Zentrum, im Zentrum der Wolke der Herrlichkeit, ist El Shaddai, ist Adonai, ist der verherrlichte Christus. Halleluja. Wie Johannes ihn gesehen hat in Offenbarung 1. Und ich sah 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne, leuchtet in ihrer Kraft. Halleluja. Lass uns nochmal El Shaddai anbeten, der sich geoffenbart hat in diesem verherrlichten Christus. Er ist hier, in der Mitte der Wolke der Herrlichkeit ist er, der Verherrlichte. Lass uns auf ihn schauen, lass uns unseren Blick jetzt ganz auf ihn richten. Lass uns ganz ausrichten auf ihn und lass uns nochmal singen. Ich Jesus, der Verherrlichte, hervortritt, wirklich aus dieser Wolke der Herrlichkeit und vor Einzelne hier in diesem Raum einfach hintritt, direkt vor dich hin, so wie er vor Johannes hingetreten ist, der Verherrlichte. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, seine Augen wie Feuerflammen. Er stellt sich vor dich gerade jetzt. Und weißt du, in seiner Gegenwart kann sich nichts halten, was nicht in seine Gegenwart gehört. Dämonische Mächte können sich nicht eine Sekunde halten in seiner Gegenwart. Krankheit kann sich nicht eine Sekunde halten angesichts der Herrlichkeit, die jetzt vor dich tritt. Und wenn du sagst, ja, Herr, komm auf mich mit deiner Herrlichkeit. Komm, heile mich. Setz mich frei. Erneuere mich. Überführe mich. Begegne mir. Dann streck einfach eine Hand zum Himmel, einfach als ein Zeichen, dass du bereit bist. Und Herr, ich danke dir, dass du hervorgetreten bist. Aus deiner Herrlichkeit. Und dass du gerade jetzt, Herr, jeden Einzelnen hier im Raum begegnest. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, im Namen des verherrlichten Christus und des lebendigen Gottes, der El Shaddai, der Allmächtige ist, der Adonai ist, der Herr aller Herren. In seinem Namen befehle ich jeder Macht der Bedrückung und der Finsternis, jetzt deine Seele zu verlassen, in dem Namen Jesu Christi. Ich befehle jedem Quälgeist, jetzt deine Seele zu verlassen, in dem Namen Jesu Christi. Oh, ich befehle jeder Macht auch von Krankheit, jetzt in dem Namen Jesu Christi, deinen Körper zu verlassen. Ich setze die heilende, wunderwirkende Kraft Gottes frei in dir. Ich sage, jede chronische Krankheit, jede Entzündung, jede Funktionsstörung in dem Namen Jesu Christi, sie muss jetzt weichen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, lass seine Herrlichkeit über dich kommen gerade jetzt. Oh, lass seine Herrlichkeit über dich kommen gerade jetzt. Oh, da ist heilende Kraft. Oh, da ist wunderwirkende Kraft. Auch über Livestream. Oh, da ist freisetzende Herrlichkeit Gottes. Lass dich überwältigen von seiner Herrlichkeit. Lass dich überwältigen von seiner Herrlichkeit. Halleluja, lass uns noch einmal singen. Und jetzt bete ich ja. Einige hier im Raum, kommt gerade jetzt die Herrlichkeit Gottes sehr stark in dem Namen Jesus. Jede Krankheit verlässt jetzt deinen Körper. Jede Bindung verlässt jetzt deine Seele. Da ist die Herrlichkeit Gottes, die auf dich kommt. Ja, Krebs muss weichen in dem Namen Jesu Christi. Tumore müssen sich auflösen in dem Namen Jesu Christi. Oh, MS muss weichen in dem Namen Jesu Christi. Oh, Hashimoto hat keine Chance in seiner Herrlichkeit. Oh, jede Entzündung, Rheumatismus, Arthritis, Arthrose, jede Entzündung in Gelenken, oder auch Entzündung im Magen- oder Darmbereich. Sie muss jetzt weichen in dem Namen Jesu Christi. Herzmuskelentzündung muss jetzt weichen in dem Namen Jesu Christi. Auf einige kommt die Herrlichkeit Gottes sehr stark. Oh, wenn du merkst, dass die Herrlichkeit Gottes sehr stark auf dich kommt, zur Heilung deines Körpers. Du hast sie ausgestreckt nach Heilung in deinem Körper. Und die Herrlichkeit Gottes kommt jetzt sehr stark auf dich. Du spürst es. Dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Gott ist dabei, dich zu heilen. Gott ist dabei, dich zu berühren. Dann komm einfach ganz schnell nach vorne. Oh, Gott tut etwas in deinem Leben. Halleluja, da ist seine Herrlichkeit. Da ist seine Herrlichkeit auf dir. Oh, da ist seine Herrlichkeit in dir. Da ist seine Herrlichkeit um dich herum. Halleluja. Schau einfach auf ihn. Streck einfach aus nach ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, Vater, wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, da kommt die göttliche Ordnung in alle diese Körper jetzt hinein. Denn in deiner Herrlichkeit kann sich nichts anderes halten, außer deine göttliche Ordnung. In dem Namen Jesus. Und ich sage jetzt, göttliche Ordnung kommt. Göttliche Ordnung kommt. Oh, yes. Oh, Jesus. Seine Herrlichkeit ist auf dir. Oh, seine Kraft ist auf dir. Halleluja, er tut sein Werk in dir. Oh, er tut sein Werk in dir. Er tut sein Werk in dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er tut sein Werk in dir. Wer ist hier, du hast eine Diagnose mit Krebs in deinem Körper? Wer ist hier, du hast eine Diagnose mit Krebs in deinem Körper? Komm einfach ganz schnell ganz nach vorne. Wenn die Herrlichkeit Gottes gerade jetzt auf dich gekommen ist und du hast eine Diagnose mit Krebs in deinem Körper, in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt, sämtlichen Tumorzellen jetzt abzusterben durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, ich befehle diesem Geist des Krebses, dich zu verlassen. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Wer ist mit einer Krebsdiagnose? Halleluja, komm nach vorne. Streck deine Hände aus. Danke, Vater, dass deine Herrlichkeit jetzt gerade über sie kommt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Jede Zelle, die nicht in diesen Körper hineingehört, sie löst sich jetzt auf. Befehle ihr abzusterben in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Kommt einfach nach vorne, wenn dich das betrifft. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Deine Herrlichkeit treibt alles andere raus aus diesem Körper. Jesus. Halleluja. Leg mal deine Hand auf. Halleluja. Vater, in dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt, diesen Tumorzellen sich aufzulösen. Ich setze diesen Körper jetzt frei, dass er stark und gesund ist, dass das Immunsystem stark und gesund ist und diese Tumorzellen aus diesem Körper rausgeschwemmt werden jetzt in dem Namen Jesu Christi. Ich befehle die gesamte Prostata jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Sei bereit. Oh. Oh. Vater, danke, dass du seinen gesamten Körper jetzt einhüllst mit deiner Liebe, dass du seinen gesamten Körper jetzt in deinen Arm nimmst, Herr, und in dem Namen Jesu Christi alles, was diesen Körper schaden wollte, wird jetzt rausgedrückt aus diesem Körper, in dem Namen Jesu Christi, sei frei und los. Der, wie der Vater dich drückt, ganz fest drückt mit seiner Liebe. Oh, dass dein Körper stark und widerstandsfähig wird. In dem Namen Jesu Christi, jede Krebszelle muss sich auflösen in diesem Körper. Jede Macht von Krebs muss diesen Körper verlassen in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich habe Entzündungen gesehen. Das sind Leute mit Entzündungen, Rheuma oder Arthritis oder einfach Entzündung im Körper. Und die Herrlichkeit Gottes kommt auf dich. Komm einfach schnell nach vorne, wenn deine Entzündung ist. Oh, lass einfach zu, dass die Herrlichkeit Gottes dich jetzt übernimmt. Weil in seiner Herrlichkeit kann sich keine Entzündung halten. In seiner Herrlichkeit kann sich keine Entzündung halten. kann sich keine Entzündung halten. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, Jesus. Jede Entzündung löst sich jetzt auf in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, empfange es, wo auch immer du bist. In Jesu Namen, in Jesu Namen, danke, Vater, Schmerzen weichen jetzt, diese Entzündungsschmerzen, sie gehen raus aus deinem Körper. In dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Ich sehe sogar jemand, ich weiß nicht, ob die Person live hier vor Ort ist, aber ich sehe das im Geist, vielleicht ist er auch im Livestream. Aber ich sehe jemand wirklich, der im Rollstuhl sitzt, aufgrund von diesen arthritischen, rheumatischen Entzündungen in deinem Körper, insbesondere wahrscheinlich in den Beinen. Aber du, tatsächlich, gerade wegen dieser Sache kannst du nicht wirklich laufen und du sitzt im Rollstuhl. Wenn du hier bist, komm einfach. Lass dich einfach schnell nach vorne fahren. Nein, das ist was anderes. Einmal nicht jetzt jeder, der im Rollstuhl ist, nach vorne kommt, sondern ich hatte das gesehen. Einmal da war Arthritis, Arthrose, Entzündungen im Körper. Halleluja. Wenn da jemand hier live vor Ort ist, komm einfach schnell nach vorne. Wenn es jemand über Livestream ist, ich bete gerade jetzt. Und du kannst dich einfach mit dranhängen, wenn du irgendwie Arthrose, Arthritis in deinem Körper hast. In dem Namen Jesu Christi, schält mir jetzt diese Arthrose oder diese Arthritis. Nein, das ist nicht passiert. In Jesu Namen, ich schelte diese Arthrose und Arthritis jetzt in diesem Körper, in dem Namen Jesu Christi. Und ich sage, jede Entzündung geht jetzt raus aus diesem Körper, in Jesu Christi Namen. Und wo diese Entzündung einfach von Rheuma, Arthrose in den Gelenken bewirkte, dass du nicht laufen konntest, das sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi. Auch wenn du über Livestream zuschaust, steh jetzt auf und geh in Jesu Namen. Steh jetzt auf und geh. Geh deine ersten Schritte in dem Namen Jesu Christi. Geh deine ersten Schritte in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Lass uns mal Jesus Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ja, ich sehe, wie jemand aufsteht und geht. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Geh auf dem Wasser im Glauben, in Jesu Namen. Er ist der Herr dein Arm. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, und du bist gerade jetzt aus deinem Rollstuhl aufgestanden, dann schreib uns nachher einfach eine Mail an wunder@glorylife.net. Lauf einfach jetzt mal weiter, lauf weiter, lauf weiter und dann schreib uns eine Mail an wunder@glorylife.net, so schnell du kannst, weil seine Kraft ist hier. Halleluja, halleluja. Wer hier vorne, der Schmerzen hatte in seinem Körper, vielleicht gerade aufgrund von Entzündungen oder auch aufgrund von Krebs, oder all den Dingen, die wir jetzt gebetet haben. Wer spürt, dass die Schmerzen jetzt entweder stark nachgelassen haben oder ganz weg sind? Wink einfach mal mit der Hand. Check es einfach mal gerade. Beweg einfach mal was. Ja, bei dir, bei dir, bei dir. Bei wem noch? Bei dir auch. Halleluja. Danke, Jesus. Wink einfach mal mit der Hand, sodass ich es sehen kann. Da hinten auch. Danke, Jesus. Da auch. Da, wink. Schau mal deine Hand ganz hoch, ja? Sodass ich es sehen kann. Überall. Danke, Jesus. Da hinten auch. Ja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Überall. Danke, Jesus. Lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja, Halleluja, es ist der Verherrlichte, oh, es ist der Verherrlichte Christus, der durch die Reihen geht, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, oh, Jesus, ich sehe im Geist, ist hier in diesem Bereich ist jemand und du bist entweder auf einem Ohr taub oder jedenfalls ziemlich schwerhörig und ich sehe, wie Gott dieses Ohr aufpoppen lässt bei dir, ja, komm her, komm ganz schnell her. Komm ganz schnell her, weil ich habe das gesehen. Halleluja. Welches Ohr ist es? Taub oder schwerhörig? Tinnitus und schwerhörig. Auf beiden Ohren. Okay, pass auf, was Gott tut. Tinnitus können wir jetzt schlecht testen, weil es sowieso so laut ist hier drin. Aber wir hatten es gestern beim Encounter-Wochenende. Jemand sagte, hey, jetzt ist plötzlich alles viel lauter um mich herum geworden. Ja, Gott hat seine Ohren geöffnet Und so sage ich jetzt auch, Vater, in dem Namen Jesu Christi hier, oh, in Jesu Namen, Ohren, öffnet euch. In Jesu Christi Namen, jeder taubmachende Geist, komm raus jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, Jesus. Jesus. Wart ihr alle hier in dieser Ecke? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frei und los. Jesus. Halleluja. Halleluja. Helft ihm mal auf. Helft ihm mal auf. Halleluja. Halleluja. Komm mal her. Komm mal. Halleluja. Pass mal auf. Wie ist es? Ist es lauter geworden als vorher? Hör mal im Raum. Ja? Merkst du, dass der Raum klarer geworden ist? Ist klar? Ha? Deutlicher. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Gott hat seine Ohren geöffnet. Danke, Jesus. Vater, du kannst dich mit dranhängen. Wenn du hier im Saal bist und du bist schwerhörig auf irgendeinem Ohr oder taub, dann leg einfach deine Hand auf das Ohr, gerade jetzt in dem Namen Jesu Christi. Befehlen wir jetzt jedem Ohr hier in diesem Raum, der schwerhörig war oder taub war, in dem Namen Jesu Christi, jetzt sich zu öffnen durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jeder taubmachende Geist geht raus aus den Ohren. Sämtliche Ohrteile kommen in die Ordnung Gottes. Löcher schließen sich in dem Namen Jesu Christi. Ohrhärchen kommen in die Ordnung Gottes. Hammer kommt in die Ordnung Gottes. Sämtliche Teile, die rekreiert werden müssen, werden jetzt rekreiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Und jetzt drück mal ganz fest kurz auf dein Ohr und sag, ich setze die Salbung Gottes frei auf meine Ohren. In Jesu Namen. Und dann nimm die Hand weg. Und dann hör, was sich verändert hat. So kannst du es testen. Hör einfach, was sich verändert hat. Hör einfach, was sich verändert hat. Wenn du sagst, okay, jetzt ist es lauter, jetzt ist es klarer geworden, dann wink einfach mal mit der Hand, auch wenn du auf der Empore bist. Wow, so viele. Halleluja. Danke, Jesus. Auch auf der Empore haben da auch. Danke, Jesus. Halleluja. Überall. Da auch, da auch. Da, ja, check es. Da drüben auch. Danke, Jesus. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Pass auf. Ich möchte mal gerne sehen, wie viele das sind, weil das sind wirklich, das ist eine ganze Reihe. Tu mal deine Hand auf, du merkst, jetzt bist du klarer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oben auf der Empore war auch jemand. 12. War noch jemand, ist sehr schlecht. Da hinten 13. Da hinten war auch noch jemand, glaube ich, ja. 14. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich, wenn du über Livestream zuschaust. Wenn du über Livestream zuschaust, da ist die heilende Kraft Gottes auch für dich. Wir werden jetzt ein Gebet sprechen, einfach wo wir einfach all die Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die hier im Raum sind, alle Einschränkungen im Hören oder im Sehen, wo wir sie mit reinnehmen und wo wir da sprechen und sagen, sie müssen weichen, dann auch du über Livestream. Häng dich einfach mit dran. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Vater, wir nehmen Autorität jetzt hier in diesem gesamten Raum. Und wir nehmen Autorität auch über alle, die über Livestream zuschauen, über sämtliche Körper. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, jedes Körperteil, das eingeschränkt ist, in dem Namen Jesus, kommt jetzt wieder Herstellung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ohren gehen auf. Augen gehen auf. Schmerzen weichen. Einschränkungen in der Bewegung weichen jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Jegliche Einschränkung verschwindet jetzt. Jede Funktionsstörung weicht in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Oh, empfangen. Oh, weißt du, es ist alles der verherrlichte Christus. Schau einfach auf ihn. Es ist der verherrlichte Christus. Er ist hervorgetreten. Die Bibel sagt, Gott ist hervorgetreten, alles Fleisch, schweige, Gott ist hervorgetreten aus seiner heiligen Wohnung. Ja, so ist es. Er ist hier und er heilt dich, er befreit dich, er setzt dich frei in dem Namen von Jesus. Halleluja. Einige haben eine starke Begegnung mit ihm, auch gerade jetzt. Du Jesus begegnet dir. Gott begegnet dir. Das ist eine gewaltige Sache. Halleluja. Danke, Jesus. Frei und los. Schweig, verstumm. Fahr aus aus dir jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt pass auf, wenn es irgendetwas gibt, was du jetzt testen kannst, dann einfach gerade jetzt, check es einfach. Schau in die Weite, beweg deinen Arm. Ja? Hör mit deinen Ohren, ob es klarer geworden ist, auch du über Livestream. Jegliche Einschränkung, beweg einfach das, was du vorher nicht bewegen konntest. Beweg dein Knie, beweg deine Zehen, beweg deine Fersen, beweg einfach alles, was du vorher vielleicht nicht richtig bewegen kannst, beweg es jetzt. Ja? Steh auf und beweg dich in Jesu Namen. Halleluja, geh in deine Heilung rein. Ja, halte Ausschau nach deiner Heilung in dem Namen Jesu Christi. In Jesu Namen. Er, der verherrlicht ist, herausgetreten aus seiner heiligen Wohnung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Check es, check es, check es, check es, check es. Du über Livestream, ich möchte, dass du uns eine E-Mail schreibst an wunder@glorylife.net. Wenn du schnell bist, dann können wir es noch sogar während des Gottesdienstes sehen und können es vorlesen zum Zeugnis einfach für die anderen. Schreib uns einfach die E-Mail. Halleluja. Wenn du hier live vor Ort bist, wer von euch jetzt überall im Raum hat bis zu diesem Zeitpunkt im Gottesdienst jetzt bereits kann feststellen, ja, da hat sich etwas in meinem Körper verändert, in irgendeiner Weise, in irgendeiner Form. Streck einfach mal deine Hand aus, jeder. Halleluja. Wow. Wow. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Auf den Boris in die ganze Reihe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Oh, danke, Jesus! Wow! Come on! Come on! Come on! Danke! Danke! Danke! Danke, danke, Jesus! Danke, Jesus! Danke! Danke! Wow, wow, seine Herrlichkeit ist hier. Halleluja, Halleluja. Schreib uns eine E-Mail, wenn du seine Herrlichkeit über Livestream erlebst. Schreib uns eine E-Mail, was Gott getan hat. Und ihr, die hier vor Ort seid, ihr dürft jetzt an euren Platz gehen, unterwegs nochmal jemand drücken und sagen, so schön, dass du mit mir in der Gegenwart Gottes bist. Halleluja. Und dann lasst uns die Plätze einnehmen. Ich bleibe heute hier oben mit dem Pult, damit die Letzten auch in der hintersten Reihe auf der Empore mich noch sehen können. Deswegen bleibe ich hier, weil sonst können sie mich nicht sehen. Halleluja. Wow. Wow, wow, wow. Puh. Jesus. Wer von euch liebt Jesus? Oh, Jesus, wir lieben dich. Du bist so wunderbar. Wir lieben deine Gegenwart, Herr. Halleluja. Halleluja. Ich möchte gern mit euch jetzt noch ins Wort Gottes hineingehen. Und da in der Folge des Wortes Gottes werden noch einige mehr Dinge passieren. Aber ich möchte einfach mit euch hineingehen heute Morgen in diese Geschichte. Ich habe es schon angekündigt, in diese Geschichte vom besessenen Gerasener. Ja? Markus Kapitel 5, Vers 1 bis 17. Sag mal zu deinem Nachbarn, Christen fürchten sich nicht vor Dämonen. Und somit fürchten sie sich auch nicht vor einem Besessenen. Aber ich glaube, dass diese Geschichte uns wichtige Lektionen darüber gibt, auch Schlüssel, um erstens Heilung und Befreiung zu erfahren, zweitens darin zu wandeln, das heißt dauerhaft darin zu gehen, und drittens Heilung und Befreiung anderen Menschen weiterzugeben. Amen. Ich glaube, dass es hier wesentliche Schlüssel gibt. Wir schauen uns hier einfach Jesus an. Der Fokus ist natürlich nicht auf den Gerasener, sondern auf Jesus in dieser Geschichte. Aber der Gerasener ist der Gegenpol. Also schauen wir uns mal an, was hier steht in Markus 5. Und ich lese ab dem ersten Vers. Und da heißt es, und sie, also Jesus und seine Jünger, kamen an das jenseitige Ufer des Sees. Ja, davor ist die Geschichte mit der Sturmstillung. Sie waren mit dem Boot über den See gefahren. Ein Sturm kam gegen sie. Das ist auch ganz interessant. Ein Sturm kam gegen sie, genau bevor sie in diese Gegend kamen. Wie von euch haben schon gemerkt, dass manchmal in unserem Leben, bevor Gott starkes Dinge tut, es wie nochmal eine erhöhte Frequenz des Sturmes gibt. Gerade vor starken Durchbrüchen gibt es manchmal besondere Stürme. Amen. Und so war es auch bei Jesus und seinen Jüngern. Sie sind durch diesen Sturm gegangen. Jesus hat den Sturm gestillt natürlich, aber der Sturm hat sich erhoben. Und so sind sie durch diesen Sturm hindurch an das jenseitige Ufer des Sees gekommen. Und zwar, er sagt in das Land der Gerasener. Und in dem Moment, als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich, weil das ist wichtig, von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte, und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war, und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus, also mit anderen Worten, er hatte Selbstverletzungsgeister. Ja. Heute verletzen sich Leute selbst selten mit Steinen, aber heute gibt es zum Beispiel dieses Ritzen, ist genauso eine dämonische Sache wie damals, das Selbstverletzen mit Steinen, ist genau dieser Geist der Selbstverletzung. Ja, er schrie und er zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und er schrie mit lauter Stimme und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Wörtlich im Griechischen, ich habe es beim Encounter-Wochenende im Zusammenhang mit einer anderen Geschichte schon gesagt, wörtlich im Griechischen steht auch hier, dass der Dämon sagt, was, wir und du. Das ist die wörtliche griechische Übersetzung. Was, wir und du. Also mit anderen Worten, was verbindet uns? Was haben wir miteinander gemeinsam? Was haben wir miteinander zu schaffen? Wo ist die Verbindung zwischen uns und dir? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn die Dämonen wussten, es gibt keine Verbindung, es gibt keine Connection zwischen Dämonen und Jesus. Amen. Da gibt es nichts, was sie verbindet. Und deswegen schreien sie und sagen sie, was, wir und du, ich beschwöre dich, jetzt ist plötzlich die Ich-Form, ist interessant, ja? Es ist vorher auch noch die Ich-Form, nachher ist es die Wir-Form, so muss man sagen. Ich beschwöre dich, sagt der Dämon, bei Gott quäle mich nicht. Das heißt, er wusste, es wird ihm schlechter gehen, wenn er Jesus begegnet. Okay. Und als denn er sagte zu ihm, also Jesus sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und Jesus fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Eine römische Legion bestand aus 2.000 bis 3.000 Soldaten. Also kannst du dir vorstellen, wie viele Dämonen dieser Mensch in sich hatte. Es ist interessant, welches Verfassungsvermögen eine menschliche Seele hat. Für Geister. Ja. Ich sage immer so, wenn 2.000, 3.000 Geister in deine Seele reinpassen würden, theoretisch, wie viel Heiliger Geist passt dann in dich rein? Amen. Wie viel Power Gottes, wie viel Herrlichkeit, wie viel Liebe, wie viel Freude. Amen. Bevor du heute hier rausgegangen bist, stell sicher, dass du so richtig gut gefüllt bist. Mit dem Richtigen. Amen. Da kommen wir dazu. Okay. Und der Dämon bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Ich betone hier Gegend an der Stelle auch nochmal, da komme ich gleich dazu. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie, jetzt ist es plötzlich sie, also ist die ganze Legion, jetzt sind sie im Plural, sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Das heißt, Jesus konnte entscheiden, wohin die Dämonen hinfahren. Amen, können wir auch in Jesus. So still hier heute Morgen irgendwie gerade. Okay, sag mal zum Nachbarn, sei locker. Also, und er erlaubte es ihnen und die unreinen Geister fuhren aus und sie fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sie sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet oder aus ihrer Gegend weggehe. Gegend ist sehr wichtig. Amen. Gegend ist hier sehr wichtig. Schau. Sieh die Situation, ein Mann kommt auf Jesus zu in dem Moment, wo er das Gebiet betritt. In dem Moment, könnt ihr da diesen Unruheherd bitte abstellen? Da? Ja. Ruhe. Einfach tun, was der Ordner sagt, dann ist alles gut, okay? Dann ist alles gut. Okay. Wenn du nicht ruhig bist, dann musst du rausgehen. Ja? Okay. Wenn du nicht ruhig bist, dann gehst du raus. Ja? Okay. Pass auf. Schau mich mal an. Hallo. Schau mich mal an. Wenn du nicht ruhig bist, dann musst du rausgehen. Okay, keine Diskussion. Sondern jetzt bist du ruhig. Du bist ruhig. Okay, weil das stört. Ja, man muss machen, was die Ordner sagen, okay? Ist wichtig. Wenn du es nicht machst, kannst du gleich gehen. Ja? Okay. Gut, preis den Herrn. Interessant, ja? Halleluja. Gib mir mal Jesus einen Applaus. Ja, ist einfach gut. Halleluja. Okay, wo waren wir? Gegend. Amen. Interessant. Jesus betritt mit einem Fuß diese Gegend und die Bibel sagt, sofort kam dieser Besessene auf ihn zu. Sofort schreit der Dämon und sagt, was wir und du. Warum? Nachher sehen wir, am Ende der Geschichte sehen wir, dass diese Leute aus der Gegend kommen, sehen, was passiert ist mit dem Besessenen und dann sagen sie, hey, geh raus aus unserer Gegend, Jesus. Mit anderen Worten, offensichtlich hatten diese Geister, die Jesus aus dem Besessenen austrieb, etwas zu tun mit dieser Gegend. Man könnte so sagen, dieser Besessene war offensichtlich sozusagen der Kristallisationspunkt für die Dämonen dieser Region. Du könntest sagen, es war die Legion der Region. Amen. Es waren Dämonen, die im Luftraum dieser Region zu Hause waren und die sich manifestierten in diesem Besessenen. Amen. Wusstest du, dass es Dämonen gibt, die bestimmte Regionen oder auch bestimmte gesellschaftliche Umfelder in besonderer Weise beeinflussen und die über unterschiedlichen Umfeldern auch unterschiedlicher Natur sind. Amen. Also du kannst es ganz einfach sehen, wenn du verschiedene Kulturen nimmst. Ja, jede Kultur auf der Welt hat ihre, wenn du sie jetzt einfach vom Natürlichen her anschaust, hat Dinge in ihrer Kultur, die göttlich sind, die einfach Gott wiedergeben. Zum Beispiel, wenn die Kultur sehr gastfreundlich ist, dann ist es definitiv eine Sache, die göttlich ist. Ja, aber gleichzeitig, wenn eine Kultur sehr gewalttätig ist und sehr schnell, zum Beispiel Blutrache oder sowas, dann ist es eine dämonische Komponente in dieser Kultur. Und so gibt es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche, ich sag mal, Legionen, die Menschen beeinflussen. Amen. Und übrigens auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dämonen. Amen. Wenn du dir zum Beispiel Deutschland anschaust als Nation, dann kannst du sehen, dass bis vor 80 Jahren waren sehr dominant diese Geister von massiver, überzogener Autorität, Gewalt und auch in der Erziehung konntest du das sehen, Brutalität und so weiter, war sehr stark in der Kultur verwurzelt. Wenn du jetzt schaust, ich spreche jetzt mal allgemein von der typisch deutschen Kultur, sage ich mal. Es gibt ja viele Kulturen in Deutschland, viele verschiedene Kulturen und die sind wieder unterschiedlich. Aber wenn du es jetzt mal allgemein schaust, dann hat sich das in den letzten 80 Jahren komplett gedreht, zum großen Teil in die völlig andere Richtung. Jetzt haben wir keine Kultur der Autorität mehr, sondern jetzt haben wir eine Kultur des maximalen Lustgewinns. Jeder schaut individuell, wie kann ich maximal für mich den größten Lustgewinn rausholen. Jeder schaut für sich, hey, wie kann ich mich am besten darstellen? Ja, das ist die Kultur, man könnte auch sagen, eine Kultur des Narzissmus oder des Hedonismus. Ja? So, das sind so die Fachbegriffe, das sind so diese Dinge, die in unserer Kultur stark im Luftraum sind. Und diese Geister beeinflussen Menschen, wenn sie in dieser Kultur aufwachsen. Und diese Geister wollen selbst dann noch manchmal, wenn du ins Reich Gottes hineingeboren bist, sprich herausgeboren, ausgenommen bist aus dem Machtbereich der Finsternis und hineingenommen bist in den Machtbereich des Sohnes der Liebe, selbst dann noch wollen diese Geister manchmal dich beeinflussen. Hast du schon gemerkt? Ja, deswegen, gestern zum Beispiel gab es ganz, ganz viel Befreiung beim Seminar, ganz, ganz viel Befreiung von sexuellen Sünden, von sexuellen Bindungen. Ja, weil das in dieser Kultur extrem verwurzelt ist. Und wir wachsen in dieser Kultur auf und wir nehmen manches von dieser Kultur auf. Und somit bewirkt es in unseren Seelen eine Markierung, die uns in diese Richtung konditioniert. Und offensichtlich war dieser Besessene jemand, der extrem empfänglich war für alle die Geister, die in seiner Region wirksam waren. Deswegen war er besessen. Frage an dich, kann ein Christ besessen sein, so wie der besessene Gerasener besessen war? Nein, kann er nicht. Weil ein Christ ist Geist und jeder Mensch ist Geist, aber ein Christ hat einen wiedergeborenen Geist, hat einen neuen Geist und über deinen Geist kann der Teufel nicht mehr herrschen. Deswegen kannst du nicht komplett besessen sein, aber die Tatsache ist, du kannst immer noch belastet sein. Das ist schon möglich. Amen. Hier in dieser Geschichte haben wir den absolut krassen Gegensatz, sind zwei Gegenpole in dieser Geschichte. Der eine ist der besessene Gerasener, der absolut voll war mit sämtlichen Dämonen seiner Region, in dem praktisch alles sich manifestiert hat an dämonischen Strongholds, was in dieser Region so gab. Und dann haben wir auf der anderen Seite Jesus, von dem die Dämonen sagen, was wir und du. Mit anderen Worten, wir und du, wir haben nichts miteinander zu tun. Da gibt's keine Verbindung. Und weißt du, die Tatsache, dass es keine Verbindung gab zwischen Jesus und den Dämonen, begründete die Tatsache, dass Jesus vollkommene Autorität über diese Dämonen hatte. Amen. Wovon du frei bist, das musst du dir merken. Wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Amen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich sag dir, wenn du für deine Tochter oder deinen Sohn zum Beispiel betest, ja, und du betest, dass er sich bekehrt und dass er mit Gott vorangeht. Aber du bist gebunden an deinen Sohn und deine Tochter seelisch gesehen. Ja, ich meine, alles klar, du bist dein Sohn, ist deine Tochter. Das heißt, du hast natürlich eine Verbindung, du hast eine Beziehung zu ihm. Aber wenn dein Sohn oder deine Tochter quasi fast wie ein Götze in deinem Leben ist, dann hast du keine Autorität im Gebet. Weil nur wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Sag mal, wovon ich frei bin, darüber habe ich Autorität. Jesus war vollkommen frei von all diesen Dämonen, die in dem Besessenen waren und von all den Anrechten auch, die Dämonen haben können in Seelen von Menschen. Er war vollkommen frei davon und deswegen hatte er Autorität. Und jetzt frage ich dich, warum war er vollkommen frei? Weil er ohne Sünde war. Amen. Hebräer 4, Vers 12, hast du eine hast du eine Bibelstelle dazu? Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, von Jesus die Rede, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Amen. Mit anderen Worten, Jesus hatte keine Sünde und weil er keine Sünde hatte, konnte auch kein Dämon irgendwo sich bei ihm festhaken in der Seele. Deswegen jeder Dämon, der er nur von Ferne gesehen hat, du hast das gleiche auch in Markus 1, die gleiche Sache, der ist auch ein Dämon und er schreit genauso, was, wir und du. Ja, nix, da ist keine Verbindung, da ist kein Anrecht. Ja, da ist kein Anrecht für Dämonen, da wo keine Sünde ist. Amen. Das heißt, in dem Moment, oder ich muss noch mal einen Schritt weiter vorne anfangen. Wir als Menschheit haben ein kleines Problem. Wir sind nämlich alle unter der Sünde geboren. Amen. Wir sind alle in Sünde geboren. Nicht, ich meine damit nicht, dass deine Eltern im Ehebruch waren, als du geboren wurdest, aber alle sind wir unter dem Sündenfall Adams und Evas geboren. Die Sünde ist in diese Welt gekommen und damit sind wir unter dieser Macht der Sünde ab dem Moment, wo wir geboren werden. Amen. Somit können wir von Natur aus nicht sagen, was wir und du mit den Teufeln, mit den Dämonen, sondern von Natur aus sind wir unter der Macht der Sünde. Amen. Aber, und jetzt kommt es, und das ist die gute Nachricht. Jesus Christus kam. Warum kam er? Um die Sünde wegzunehmen. Amen. Ich sage mal so, um das Sündenproblem gründlichst zu erledigen. Ja, 2. Korinther 5, 21, die Stelle hatten wir gestern auch. 2. Korinther 5, 21, Christus wurde für uns zur Sünde, damit wir was würden? Die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Mit anderen Worten, Jesus Christus hat das Sündenproblem für uns erledigt. Was ist also der erste Schritt, um in Autorität über Dämonen und alle ihre Helfershelfer und damit auch in Autorität über Krankheit übrigens hineinzukommen? Denn Krankheit ist ja nur nicht, dass ich jetzt sage, okay, deine konkrete Sünde bewirkt deine konkrete Krankheit. Aber generell ist Krankheit nur möglich auf dem Boden dieser sündigen Welt. Das heißt, um Autorität über Krankheit zu haben, muss das Sündenproblem auch erledigt sein für uns. Ja? Amen. Also, wie wird das Sündenproblem in deinem Leben erledigt? Ganz einfach, zuallererst, indem du Jesus Christus annimmst. Amen. Indem du Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst, wenn du das noch nicht persönlich direkt vorzeugen mit deinem Mund gemacht hast, dann ist heute deine Gelegenheit, es zu machen. Weil in dem Moment, wo du Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst, da wird die Sünde in deinem Leben erledigt und du wirst zur Gerechtigkeit Gottes. Amen. Du wirst zu jemand, die Bibel sagt, 1. Johannes 4, Vers 17, zu jemand, der wie Jesus ist in dieser Welt. Das heißt mit anderen Worten, du wirst zu jemand, als wenn der Teufel dich sieht, dem Geist nach, dann sagt er genauso wie bei Jesus, was wir und du. Amen. Das heißt, dann kommst du auf die andere Seite. Vorher warst du auf der Seite des Besessenen. Du warst vielleicht nicht besessen in deinem alten Leben. Ja, die meisten von uns waren jetzt nicht direkt besessen. Aber viele von uns, mich eingeschlossen, waren jedenfalls stark belastet. Amen. Die einen mehr, die anderen weniger. Okay? Du warst nicht besessen. Besessen heißt der komplette Kontrollübernahme. Du weißt überhaupt nicht mehr, was du tust und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Ja? Aber belastet, sodass du vielleicht in bestimmten Situationen nicht mehr wusstest, was du tust, beziehungsweise hinterher gedacht hast, wie konnte ich nur? Das definitiv. Ja? Amen. Aber in dem Moment, wo Jesus Christus in dein Leben kommt, wird das Sündenproblem erledigt. Und somit wechselst du die Seiten im Geist von der Seite, ich sag mal, des besessenen Gerasenos auf die Seite von Jesus. Sag mal Halleluja. Halleluja. Amen. Und mit einem Mal ist es so, vorher, da war es einfach noch einfach frei möglich. Du konntest dir von der Legion über deine Region reinschaufeln, was nur so ging. Ja. Es kam einfach so alles, je nachdem halt, weißt du, je nachdem, was dein familiäres Umfeld war, was dein kulturelles Umfeld war, hast du bestimmte Dinge einfach aufgenommen, die mehr oder weniger dämonisch waren. Ja? Mehr oder weniger halt nicht von Gott. Prägungen, Haltungen, ja, Geister auch unter Umständen. Ja? Ich meine, aus Maria Magdalena hat es 7 Geister ausgetrieben. Ja? Das war noch relativ harmlos im Vergleich zu der Legion. Ja? Das war nur ein Bruchteil. Und trotzdem hat sie sehr gelitten unter dieser Belastung. Ja? Ja, und trotzdem war sie nachher eine seiner glühendsten Nachfolgerinnen, weil das einfach so gewaltig für sie war, dass sie von diesen sieben Geistern frei geworden ist. Ja. Also in dem Moment, wo du Jesus Christus in deinem Leben annimmst, wird sozusagen das Anrecht des Teufels aus deinem Geist eliminiert und du wirst zu jemand, an dem der Teufel nichts mehr hat. Amen. Halleluja. Okay. Jetzt aber die Frage, warum ist es dann auch noch so, dass manchmal Christen trotzdem noch belastet sind? Also feststellen müssen, in meinem Leben, da ist noch eine Belastung, da gibt es bestimmte Situationen, in denen bin ich einfach nicht wirklich richtig der Herr meiner selbst, da mache ich Dinge, die ich eigentlich nicht tun will, da bin ich wie gezwungen, Dinge zu tun. Das ist immer ein Zeichen für die Belastung, ja, dass du nicht anders kannst scheinbar, ja, egal ob das jetzt sexuell ist, ob das suchtmäßig ist, ob das Kleptomanie ist oder notorisches Lügen oder was auch immer oder Hang zum Okkultismus oder vielleicht so wie der Besessen sogar, Hang zum Friedhof oder was auch immer, das sind auch okkulte Geister, ja. Egal was das ist, aber diese Belastungen gibt es ja, oder? Amen. Also jeder, der sagt, Christen können keine Dämonen mehr in sich haben, würde ich sagen, ich weiß nicht, wo du lebst, aber ich lebe lange genug im Leib Christi und ich kenne mich auch selber gut genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Amen. Christen können belastet sein. Das ist auch interessant, Jesus hat an einer Stelle gesagt, das kann man da auch als Beispiel nehmen, ja, in Markus 7, diese syrophönizische Frau wollte, dass Jesus ihm, ihrer Tochter, die Dämonen austreibt. Und dann sagt Jesus ja zuerst, nein, das geht nicht, weil ich bin nur zu Israel gesandt und so weiter. Es ist nicht gut, dass man das Brot der Kinder den Hunden vorwirft. Was sagt Jesus damit? Ich meine, nachher befreit er sie ja dann doch, ne, weil sie einfach so im Glauben geht. Ja. Aber was sagt Jesus damit? Jesus sagt damit letztendlich, dass Befreiung das Brot der Kinder ist. Amen. Also auch für die Kinder Gottes ist Befreiung. Amen. Sag mal, für deine Nachbarn, für dich gibt es das Brot der Befreiung. Halleluja. Okay. Aber warum ist es jetzt so, dass es immer noch Dinge gibt, manchmal, auch wenn wir von neuem geboren sind. Oft ist es ja so, du wirst von neuem geboren und manche Sachen erledigen sich einfach von selber. Du wirst von neuem geboren und plötzlich ist diese Sucht einfach komplett weg. Du willst einfach nicht mehr rauchen, du willst nicht mehr trinken, du willst nicht mehr Drogen nehmen, was auch immer. Du hast diese Pornografie-Sucht mit einem Moment nicht mehr in dem Moment, wo du dich bekehrst. Ja, das ist oft so, ich sage mal noch nicht oft genug, aber immer öfter. Amen. Aber eben noch nicht immer ist es so, noch nicht immer ist es in allen Bereichen so, dass es so passiert. Woran liegt es? Ganz einfach, du kannst die Antwort auch hier in dieser Geschichte finden. Weil was sehr interessant ist in dieser Geschichte, und darauf möchte ich ein bisschen eingehen, ist, wo hat sich dieser Besessene aufgehalten? Wo hat er sich aufgehalten die meiste Zeit? Bei den Gräbern. Das heißt, offensichtlich gab es in ihm etwas, was ihn Richtung Tod gezogen hat. Kannst du sehen? Der hatte eine Affinität. Ist ja nicht normal, dass man immer, ich meine, wer von uns will immer auf dem Friedhof sein und da leben und da seine Behausung machen? Also, ich meine, das ist ja crazy. Ja? Aber irgendwie hatte der einen Hang Richtung Tod. Warum hat er einen Hang Richtung Tod? Ich sag's dir. Römer 6, 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Mit anderen Worten, jede Sünde, die du begehst, auch in deinem Leben, bevor du Christ warst, bewirkt, je nachdem, was für eine Sünde es natürlich ist und in welche Dimension sie hat, mehr oder weniger, aber die Tendenz ist, Sünde bewirkt immer Tod. Ich sage so, ich habe es gestern, jetzt am Wochenende habe ich so gesagt, ich habe gesagt, es bewirkt sozusagen Todeswunden. Es bewirkt Wunden. Wenn du missbraucht wurdest, zum Beispiel als Kind, dann wurde an dir gesündigt. Ja? Dann bewirkt es in dir eine Todeswunde, da ist es besonders offensichtlich. Aber ich sage dir was, wenn du deine ganze Kindheit durch rebellisch warst gegenüber deinen Eltern, dann bewirkt auch das eine Wunde in dir. In den Eltern sicherlich auch, aber in dir auch. Weil du gegen Gott gehst und Sünde bewirkt immer Tod. Und somit bewirkt es Wunden des Todes in deiner Seele, wenn die Sünde Raum hat. Und wie viele von euch können sagen, dass von deinem ersten Lebenstag an in deinem Leben die Sünde schon keinen Raum mehr hatte? Ich meine, selbst wenn du sagst, ich habe mich mit 2 Jahren zu Jesus bekehrt, dann gab es davor 2 Jahre, in denen die Sünde Raum hatte. Amen. Das hängt einfach mit Adam und Eva zusammen. Ja? Das heißt, Sünde wirkt an den Herzen der Menschen und bewirkt dort Tod. Offensichtlich war es so, dass dieser besessene Gerasener, wahrscheinlich durch das Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, besonders stark Anteil hatte an den klassischen Sünden seiner Region. Ja? In unterschiedlichen Regionen gibt es klassische Sünden. In manchen Gebieten der Welt, ich habe es vorher gesagt, ist Gewalt eines der Hauptprobleme. In anderen Gebieten ist sexueller Zügellosigkeit das Hauptproblem. Ja? Und so haben wir Anteil an unterschiedlichen dämonischen Strukturen und damit Sünden. Und dieser besessene Gerasener hatte offensichtlich Anteil an diesen Sünden seiner Region. Und indem er Anteil hatte an den Sünden seiner Region, konnte der Feind in seiner Seele solche Todeswunden, und zwar offensichtlich ziemlich viele Todeswunden, schlagen, die ihm diese Affinität Richtung Tod gegeben haben. Und je mehr Tod in dein Leben hineinkommt, umso wohler fühlt sich der Teufel in deinem Leben. Weil der hält sich auch bei den Gräbern auf. Bei diesen Art von Gräbern, ja, bei diesen Todeswunden der Vergangenheit. Der Teufel sucht Einfallstore in Seelen und diese Einfallstore sind diese Gräber, die in den Seelen sind, durch sozusagen Sündenwunden, die geschlagen werden. Und bei dem besessenen Gerasener war das offensichtlich wie so ein Teufelskreis. Ja. Er hat dem Raum gegeben, der hat der Sünde Raum gegeben, dadurch ist Tod in seine Seele gekommen. Dadurch hat es in mehr Richtung Tod gezogen. Je mehr es in Richtung Tod gezogen hat, umso mehr hat die Sünde Raum bekommen, umso mehr haben die Dämonen Raum bekommen, umso mehr haben die Dämonen ihn belastet und irgendwann mal war er vollständig gebunden. Es war ja auch nicht vom ersten Tag an, der war nicht besessen an seinem ersten Lebenstag, ja, sondern es war auch ein Prozess, bis er an diesem Punkt war. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber auf jeden Fall war es sicherlich ein Prozess. Bis er an diesem Punkt war, bis er vollständig besessen war, hat es ein bisschen gedauert, weil er sich sozusagen immer mehr von dieser Legion über der Region eingesammelt hat. Und dann braucht es einen, in dem Fall Jesus persönlich, der vollkommen frei war von jedem Anrecht der Sünden der Region, und damit auch völlig frei war von Sündenwunden und damit völlig frei war von jeder Affinität Richtung Tod und damit in völliger Herrschaft war über alle diese Geister, die in diesem Besessenen waren. Ihn braucht es, um den Besessenen zu befreien. Amen. Und ich sag dir, so wie Jesus, so bist du in dieser Welt. Das Einzige, was es noch braucht, außer dass du Jesus annehmen musst, wie ich schon gesagt habe, außer dass du Jesus annehmen musst, ist, dass du sicherstellst, dass in deiner Seele diese Todeswunden erledigt sind, sodass die Legion über deine Region, und wie gesagt, die Region, das muss nicht ein geografisches Gebiet sein, das kann einfach auch ein familiäres Umfeld sein, ein soziales Umfeld, eine bestimmte Kultur und so weiter. Ja? Aber damit diese Legion über der Region in dir keinen Raum bekommt, ist es wichtig, dass diese Sündenwunden der Vergangenheit geschlossen sind. Amen. Und wie ich gesagt habe, manche Dinge passieren automatisch, wenn du von neuem geboren bist. Es ist so, weißt du, der Geist der Gerechtigkeit und auch je mehr du Lehre bekommst, das ist auch ein Schlüssel. Ne? Das sind immer diese 2 Dinge. Das eine ist Befreiungsdienst und das andere ist Lehre, weil du musst in diesem Bewusstsein wachsen. Ja? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das habe ich gestern auch gesagt, um dauerhaft frei zu bleiben, ist es wichtig, dass du dauerhaft in der Wahrheit bleibst. Sprich im Wort Gottes, in dem, was das Wort Gottes über dich sagt, als neue Schöpfung. Wer du bist in Christus, so wie er ist, so bist du in dieser Welt. Dass du kontinuierlich in diesem Bewusstsein gehst, dass du kontinuierlich in dieser Autorität gehst. Weil in dem Moment, wo du von Neuem geboren bist und es für den Feind keinen Punkt gibt in deiner Seele, wo er irgendwie rankommen kann, in dem Moment kann sich kein Dämon mehr in deinem Leben halten und du hast vollkommene Autorität über jeden Dämon, den du begegnest. Amen. Du musst nicht mehr ausrasten, sondern du kannst einfach in jeder Situation souverän bleiben und sagen, okay, verstumme, fahr aus, raus, in Jesu Namen. Alle Ruhe, aber Klarheit. Amen. Das ist, wenn du frei bist von den Geistern in der Region, ja? Also um dich herum. Amen. Halleluja. Das heißt, was ist der Weg? Der Weg ist einfach der, wenn du merkst, dass in deiner Seele da noch etwas ist, was dir die Autorität nimmt, eine Bindung, eine Belastung, ein Trigger vielleicht noch in deiner Seele, wo du merkst, das triggert mich immer total, wenn das passiert, ja, dann ist das noch eine Todeswunde, eine zum Tod strebende Sündenwunde. Ja. Die Sünde hat an irgendeiner Stelle in deiner Vergangenheit da etwas bewirkt, was Tod hervorbringt und was sozusagen deine Seele, nicht dein Geist, wenn er von neuem geboren ist, ist dein Geist frei, aber deine Seele immer noch in Richtung diesen Tod zieht und damit die Autorität raubt. Aber weißt du, als Söhne und Töchter Gottes sind wir nicht dazu bestimmt, ein bisschen Autorität zu haben, ab und zu mal als Zufallstreffer, sondern als Söhne und Töchter Gottes sind wir dazu bestimmt, Autorität in jeglicher Situation zu haben, über alle Kraft des Feindes, sagt Jesus. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Halleluja. Amen. Und so sollst du heute hier nach Hause gehen, in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und ich sag dir was, in dem Moment, wo der Teufel in dir kein Anrecht mehr findet, wo die Belastung aus deiner Seele rausgegangen ist, da müssen auch ganz viele Dinge in deinem Körper gehen. Amen. Das bewirkt auch Autorität über Krankheit, über Körper. Ja, in 5. Mose 7, Vers 12, das sagt, das ist das Gesetz des alten Bundes, das ist das Gesetz ohne, dass Jesus gekommen war. Und da heißt es wird geschehen dafür, dass ihr diesen Rechtsbestimmungen gehorcht, sie bewahrt und sie tut. Wir haben gesehen, im Alten Testament ist es dem Volk Israel nie gelungen, alle Rechtsbestimmungen zu halten, ist ihm nie gelungen. Aber das preist den Herrn, die gute Nachricht ist, das musst du auch nicht, sondern Jesus hat für dich die Rechtsbestimmungen erfüllt. Amen. Das heißt, wenn du in Christus kommst, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes. Dann bist du also einer, in dem alle Rechtsbestimmungen erfüllt sind. Amen. Und was ist dann, wenn in dir alle Rechtsbestimmungen erfüllt sind, dann heißt es da, dann wird der Herr, dein Gott, dir den Bund und die Güte bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Er wird dich lieben und dich segnen und dich zahlreich werden lassen. Er wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, dein Most und dein Öl, den Wurf deiner Rinder. Ja, preis den Herrn. Spricht von finanziellem Wohlstand in moderner Sprache, ja. Und den Zuwachs deiner Schafe, auch das, ja, in dem Land, das er deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine der bösen Seuchen Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen. In anderen Worten, Krankheit verliert ihr Anrecht, jede Form von Mangel, jede Form von Defekt sozusagen, verliert ihr Anrecht in dem Moment, wo die Gerechtigkeit Gottes dein Leben übernimmt. Und wie ich gesagt habe, sie übernimmt deinen Geist in dem Moment, wo du von neuem geboren bist. Und jetzt ist wichtig, auch durch Erneuerung des Denkens, aber auch manchmal durch ein gezieltes Befreiungsgebet, wirklich auch deine Seele in diese Übernahme der Gerechtigkeit Gottes hineinzubringen, also ihr jegliches Anrecht zu nehmen. Amen. Wenn du also feststellst, und das wollen wir jetzt gleich tun, ich bin schon am Ende mit meiner Botschaft im Wesentlichen, ja, weil du hast es bereits gesehen, das Prinzip, wie es funktioniert. Wenn du jetzt eine Sündenwunde noch in deinem Leben hast, wenn es da noch irgendetwas gibt, ein Trauma der Vergangenheit, das noch in dir sitzt. Ich weiß, gestern und vorgestern sind bei dem Encounter-Wochenende schon viele Sachen passiert, deswegen, aber es sind natürlich heute mehr Leute da. Das heißt, es gibt immer noch Bedarf wahrscheinlich. Wenn es da irgendetwas gibt, ein Trauma, einen Trigger in deiner Seele, eine Gewohnheitssünde, die dich immer noch bindet, einfach eine, auch vielleicht eine Sache, von der du zwar, was die eigentliche Sünde angeht, frei bist, aber du stellst trotzdem noch fest, dass es in deinem Leben, aus deinem alten Leben, noch wie so eine Struktur gibt. Vielleicht eine Denkstruktur, eine Handlungsstruktur. Ja? Also als Beispiel, es kann sein, dass du vielleicht als Kind gewalttätig warst gegen andere Menschen. Du bist jetzt frei davon, als Christ macht man sowas nicht mehr. Und trotzdem ist es vielleicht noch so, dass einfach in dir so ein ganz stark richtender, verurteilender, niedermachender Geist manchmal ist, der andere Menschen niedermacht. Dann ist es noch sozusagen ein Rest dieser alten Sündenwunde. Und dann möchte das Blut Jesu Christi auch diese Wunde total rein und wegwaschen. Amen. Weil was sagt 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9? Das ist die Schlüsselstelle da, auf die wir uns da berufen können und die wir auch wirklich im Glauben in Anspruch nehmen können. 1. Johannes 1, 7 bis 9, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Sag mal, reinigt. Von jeder Ungerechtigkeit. Weißt du, du kannst dir vorstellen, das Blut Jesu Christi wirkt wie ein Schwamm. Amen. Es wirkt wie ein Schwamm. Es reinigt deine Seele an dem Punkt, wo da Sünde war, wo du Sünde bekannt hast. Da reinigt das Blut Jesu Christi deine Seele. Das heißt, es ist wie ein Schwamm. Es wischt es weg. Es wischt es weg. Danach ist nicht mehr zu sehen. Gott erinnert sich nicht mehr dran. Sonst erinnert sich auch niemand mehr dran. Amen. Das ist immer wichtig. Ja. Es ist auch wichtig unter Geschwistern, dass du weißt, wenn du eine Sünde jemand Vertrauenswürdiges, wird es ja immer nur jemand Vertrauenswürdiges bekennen, der wirklich auch weiß, was ein Seelsorgegeheimnis ist. Ja. Wenn du deine Sünde ihm bekennst, dann sollte er das vergessen, genauso wie Gott es vergisst. Amen. Okay. Bei uns kannst du sicher sein, wenn du dir nicht von irgendjemandem, einfach nur den du vielleicht gar nicht kennst, der nur hier reingeschneit ist, dienen lässt, sondern wenn du dir wirklich von einem unserer Mitarbeiter dienen lässt, dann kannst du sicher sein, dass das gilt. Amen. Weil wir glauben, was 1. Johannes 1, Vers 9 sagt. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, das Blut Jesu Christi wirkt wie ein Schwamm. Und heute Morgen wollen wir als erstes jetzt gleich den Schwamm drüber gehen lassen. Ja, man sagt ja auch so schön in der Umgangssprache Schwamm drüber. Ja. Was heißt Schwamm drüber? Schwamm drüber heißt vergessen, ausgelöscht, denkt man nicht mehr dran. Und genau das will Gott machen. Er will sagen, Schwamm drüber über diese alte Todeswunde, Schwamm drüber über diese alten Prägung, ausgelöscht durch das Blut Jesu Christi. Amen. Und dann ist wichtig, und das wollen wir auch tun, dann ist wichtig, dass du dich löst von dieser alten Prägung. Weil das war das Problem des besessenen Gerasseners. Er war gebunden an diese Todeswunden. Deswegen hielt er sich immer bei den Gräbern auf. Du musst als Christ weg von den Gräbern der Vergangenheit. Amen. Wenn du deine Sünde bekannt hast und er dich gereinigt hat durch das Blut Jesu Christi, dann darfst du nicht mehr darüber nachdenken. Du darfst nicht ständig die Vergangenheit aufwühlen. Du darfst nicht ständig immer wieder das Alte bewegen und sagen, ja, aber das war ja doch ganz schlimm. Also in dem Moment lädst du die Geister wieder ein. Du musst dich lösen von diesen Gräbern. Der Besessene musste weg von den Gräbern. Amen. Interessanterweise, als Jesus kam, ist er sofort weggerannt von den Gräbern und auf Jesus zu. Der konnte gar nicht anders, der war angezogen. Ja? Obwohl die Dämonen es eigentlich nicht wollten, konnte er nicht anders. Ja? Aber er musste weg von den Gräbern, weil solange du dich bei den Gräbern deiner Vergangenheit aufhältst, auch Unvergebenheit, nicht loslassen, das Alte nicht hinter dir lassen, solange hat der Tod Möglichkeiten in deinem Leben zu wirken und damit Dämonen. Wenn du ständig deine Vergangenheit analysierst, weißt du, tu einmal Buße, bekenne deine Sünde, nimm das Blut Jesu in Anspruch, aber dann hör auf mit dem ständigen Weiteranalysieren, nochmal zu gucken, oh ja, aber das war ja wirklich ganz schlimm, und was ich da gemacht habe, das war ja furchtbar. Weißt du, in dem Moment kommt das Grab wieder zum Leben. Amen. Amen. Halleluja. Also gibt es jetzt keine Verdammnis, Römer 8, Vers 1, für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, du musst weg von den Gräbern. Amen. Das heißt, was tun wir? Wir nehmen das Blut Jesu in Anspruch, Schwamm drüber. Wir lösen uns von den Gräbern Also wir lösen uns von den damit verbundenen Geistern, wir lösen uns von der Vergangenheit, wir lösen uns von den Traumata, wir lösen uns von den Situationen, die einfach in unserem Leben vielleicht heftig waren, die von Missbrauch, von was auch immer es war. Wir vergeben auch den Personen, die involviert waren, das ist auch wichtig, das hat auch was damit zu tun, das Grab aufzulösen sozusagen. Ja, manche Gräber müssen aufgelöst werden. Im Natürlichen ist es so, nach 20 Jahren, 25 Jahren löst du normalerweise ein Grab auf, wenn jemand begraben ist. Im Geist solltest du deine Gräber sofort auflösen, wenn du von neuem geboren wirst, möglichst. Amen. Und das sind definitiv ein paar Gräber in deinem Leben, wenn du von neuem geboren wirst. Aber die musst du auflösen. Amen. Das heißt, das Blut Jesu in Anspruch nehmen, Schwamm drüber, dich lösen davon, vergeben und damit loslassen, die Leute loslassen, die vielleicht damit involviert waren. Und dann kannst du die Kraft Gottes in Anspruch nehmen für Befreiung. Und jeder Geist, der sich vielleicht, nicht immer hat sich an jeder Wunde ein Geist frei angehängt, aber jeder Geist, der sich vielleicht angehängt hat an der Wunde, muss weichen. Amen. Amen. Werde damit einverstanden, wenn wir heute Morgen einfach jeden Geist, der sich an irgendeiner Todeswunde hier im Raum festgesetzt hat, wenn wir den heute hier des Raumes verweisen würden? Amen. Wie viele von euch würden sagen, ja, ich glaube jetzt, nachdem du so gesprochen hast, wird mir was bewusst, einfach wo, da gibt's, glaube ich, noch so eine Todeswunde in meinem Leben. Und ich spreche jetzt nicht davon, von irgendeiner Sache, wo du schon 5-mal Vergebung empfangen hast und 6-mal Befreiung empfangen hast. Ja? Dann ist vielleicht nur noch eins wichtig, löse dich vom Grab. Amen. Löse dich vom Grab. Aber wer weiß, okay, ich weiß, da ist in meiner Seele einfach noch so ein Trigger, da ist noch irgendwas, da gehe ich immer hoch, das sind Zornausbrüche, das sind Wutausbrüche und eigentlich, wenn ich jetzt so auf den Heiligen Geist höre, dann weiß ich auch im Grunde genommen, wo es herkommt, ja, was da in der Vergangenheit war, was da für eine Wunde war, das kann ja auch über einen längeren Zeitraum gegangen sein, was ist ich, entsprechende Erziehungsmethoden oder keine Ahnung, was auch immer das war. Ja, ich meine, die meisten Eltern versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und deswegen geht es auch nicht darum, sie zu verurteilen, aber es geht darum, frei zu werden von Prägungen, die nicht göttlich sind. Amen. Und wenn wir diese Prägungen erledigt haben, dann können wir die Geister rausschmeißen. Und wenn wir die Geister rausgeschmissen haben, dann haben wir Autorität über alles. Amen. Dann hast du Autorität über deine Seele. Dann gehst du in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und dann hast du auch Autorität über körperliche Dinge. Und dann wollen wir dann wirklich beten, auch für Heilung nochmal und nochmal reinsprechen, kreative Wunder auch noch freisetzen, das haben wir jetzt noch gar nicht gezielt gemacht, aber das wollen wir auch tun, kreative Wunder freisetzen und dann gehen wir hier weg, wirklich in vollkommener Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Seid ihr damit einverstanden? Okay, wie von euch würden sagen, ja, da gibt's noch etwas, wovon ich noch gewaschen werden muss, okay, es sind einige, ja. Okay, pass auf, jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir machen jetzt die Soaking-Musik rein, weil ich möchte jetzt einfach als erstes, dass wir so uns waschen in so einem Bad des Blutes Jesu Christi, indem wir bewusst, wir machen das ja jetzt kollektiv, das heißt, wir können dir jetzt nicht individuell, es geht auch nicht unbedingt darum, dass du das jetzt jemand bekennen musst in dem Moment, wir haben gestern und vorgestern schon viele Sachen bekannt, aber es geht jetzt einfach darum, dass du die Kraft des Blutes Jesu Christi ranlässt, einfach an dich, dass es in dir einfach diese Freisetzung von der Sünde und dann auch die Lösung von den Gräbern und die Befreiung von den Geistern bewirkt. Amen. Und dann nehmen wir die Kraft Gottes in Anspruch für die Befreiung am Ende. Okay? Also, mach mal die Soaking rein. Genau. Halleluja. Okay. Mhm. Noch ein bisschen. Mhm. Halleluja. Und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Es uns den Weg aufzeigt, Herr. Wir danken dir, Herr, für diese Geschichte vom besessenen Gerasener, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du diesen Mann wirklich diesen Weg geführt hast von der völligen Besessenheit, von der völligen Belastetheit, ja, von der völligen Zerstörtheit durch die Sündenwunden der Vergangenheit zu einem völlig normalen, freien Menschen, Herr. Und Herr, hier ist niemand in diesem Raum, der ein Besessener ist, aber Herr, es kann sein, dass einige hier im Raum sind oder auch über Livestream zuschauen, Herr. Herr, wo wir einfach noch Sündenwunden oder Traumata der Vergangenheit in unserer Seele tragen, die auch jetzt noch uns triggern und die auch jetzt noch Auswirkungen haben. Also es geht jetzt nicht darum, einfach deine Geschichte zu durchdenken, sondern es geht darum zu schauen, wo gibt es jetzt noch ein Anrecht von diesen alten Geschichten. Von manchen Sachen hat Gott dich einfach befreit und du musst sie auch nicht mehr hervorholen. Aber die Dinge, wo du weißt, die haben jetzt noch eine Auswirkung auf mein Leben, da gehen wir jetzt ran und da sagen wir jetzt, Vater, wir nehmen das Blut Jesu Christi in Anspruch. Wir gehen einfach mal in Sprachen zu beten, okay? Wir gehen einfach mal in Sprachen zu beten, weil in dem Moment, wo du in Sprachen betest, wird der Geist Gottes in dir aufgerührt. Und es kann sein, dass wenn du jetzt in Sprachen betest, dann kommt was hoch. Dann merkst du, okay, da kommt was hoch. Da kommt eine Wunde hoch, da kommt eine Belastung hoch, da kommt vielleicht ein altes Grab hoch. Es kann auch zum Beispiel ein Trauerfall sein, den du nie völlig verarbeitet hast und der immer noch einfach diese Traurigkeit, diesen Schmerz in deiner Seele sein lässt, vielleicht bis hin zur Depression, ja, oder Angstzustände, einfach die in deiner Seele sind aufgrund von einem Unfall, den du hattest, oder Angstzustände, die da sind aufgrund von Missbrauch, was auch immer das ist. Aber alle diese Dinge, wir sagen jetzt, Heiliger Geist, bring sie an die Oberfläche, Herr, überführ uns an diesen Punkt, Herr, bring sie nach oben, Herr, weil sie jetzt dem Blut Jesu Christi begegnen müssen, weil sie jetzt der Gerechtigkeit Gottes begegnen müssen, weil sie jetzt dem begegnen müssen, an dem sie nichts haben, an dem es kein Anrecht gibt. Jesus, an dir gibt es keinerlei Anrecht, Herr. Und in deinem Namen, Vater, bete ich jetzt, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier, der noch irgendwo seine Belastung in seiner Seele hat, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst und dass du durch deinen Heiligen Geist diese Dinge an die Oberfläche bringst jetzt, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, oh, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi. Und jetzt kannst du mir einfach mal nachsprechen, wenn einfach da etwas einfach in deiner Seele hochkommt, kannst du jetzt einfach sagen, Vater, in dem Namen Jesu Christi, bringe ich dir diese oder jene Sünde der Vergangenheit. Du kannst es ihm dann einfach persönlich sagen, was du ihm bringst. Ja? Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Und Vater, in dem Namen Jesus nehme ich dein Blut in Anspruch für meine eigene Sünde. Ich nehme es jetzt zur Waschung meiner Seele von jeder Sündenwunde, von jeder Todeswunde. Und ich entscheide mich, Herr. Ich vergebe jeder Person, die mitbeteiligt war an dieser Verletzung, an dieser Sünde. Und auch für sie nehme ich dein Blut in Anspruch. Wasche mich jetzt durch dein Blut. Wasche mich. Halleluja. Bet weiter in Sprachen. Lass es einfach zu, dass sich das Blut Jesu wäscht. Lass es einfach zu, dass sich das Blut Jesu wäscht. Weich dich richtig ein. Ja? Deswegen haben wir diese Soaking-Musik. Du kannst noch eine kleine Idee, glaube ich, lauter machen. Einfach, es ist wie eine Waschung. Es ist wie ein Bad. Ein Bad im Blut Jesu Christi. Ein Bad in seinem Blut. In Jesu Namen. Er wäscht dich jetzt. Überall, wo du bist, hier im Raum, hier unten auf der Empore und auch über Livestream. Geh damit rein, er wäscht dich gerade jetzt. Oh, jede Schuld ist vergeben. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das Blut Jesu reinigt dich jetzt. Ich spreche es dir zu. Du hast deine Sünde bekannt und jetzt spreche ich dir zu. Sei gereinigt, sei frei und los davon in dem Namen Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi wäscht dich gerade jetzt. Wäscht dich gerade jetzt in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und jetzt pass auf, jetzt sprich mir noch etwas weiteres nach. Jetzt lösen wir uns von den Gräbern, okay? Jetzt sagt Vater, in dem Namen Jesu Christi löse ich mich von jedem Geist der Vergangenheit, der in meine Seele gekommen ist, der Raum gewonnen hat, der vielleicht bis heute Raum hatte. Ich löse mich davon. Ich löse mich von dem Geist von, und dann kannst du es einsetzen, was du spürst, von diesem Geist von, was weiß ich, Gewalt, Missbrauch, Angst auch, Trauer, diesem Trauma. Ich löse mich davon. Oh, ich löse mich davon. In Jesu Namen. Ich halte mich nicht länger auf bei den Gräbern, sondern ich trete raus und ich trete jetzt ein in den Raum der Freiheit, der Herrlichkeit, der Kinder Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt bete weiter in Sprachen. Jetzt pass auf, jetzt bete ich von vorne. Und jetzt werden wir einfach Befreiung freisetzen. Und wenn du merkst, dass etwas in dir raus will, etwas hochkommt, dann einfach ausatmen. Dann atme einfach aus. Dann hör einfach auf, in Sprachen zu reden und atme einfach aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi befehlen wir jetzt jedem Geist, der Seelen hier belastet gehalten hat, wir befehlen jetzt jedem Geist, diese Seelen zu verlassen, in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, jeder Quälgeist, verlässt jetzt deine Seele. Ich sage in dem Namen Jesu Christi. Jedes alte Trauma ist jetzt aufgelöst und verlässt deine Seele. Atme einfach aus. Der Geist ist wie Wind. Du musst sie einfach nur ausatmen. Da ist Freiheit. Halleluja. Wir sagen raus in Jesu Namen. Wir sagen raus mit diesen Geistern jetzt in Jesu Namen. Wir sagen raus mit diesen Prägungen jetzt in Jesu Namen. Wir sagen raus mit diesen Ängsten jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wir sagen raus mit diesen depressiven Geistern jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wir sagen raus jetzt mit diesen zwingenden, zwanghaften Gedanken, Gebäuden in dem Namen Jesu Christi. Raus aus deiner Seele. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Raus mit jedem Geist von Gewalt. Raus mit jedem Geist von Härte. Raus mit jedem Geist von Lieblosigkeit. Raus mit jedem Geist von Manipulation, von Kontrolle, von Dominanz. In dem Namen Jesu Christi. Raus aus deiner Seele. Raus aus deiner Seele. Halleluja. Atme aus. Raus. Eieiei, manche müssen vielleicht husten oder so, das ist okay, dann geht's raus. Halleluja. Wenn du stärker manifestierst, ist auch in Ordnung, aber dann sagen wir raus in Jesu Namen und dann hört auch die Manifestation auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Freiheit, der hier ist. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Tu dein Werk, Herr. Halleluja. Halleluja. Es geht raus. Es geht raus jetzt. Es geht raus jetzt. Halleluja. Auch der letzte Rest geht raus jetzt. Geht raus jetzt. Halleluja. Halleluja. Wenn du nichts rauslässt gerade, dann bete einfach weiter in Sprachen. Bete einfach weiter in Sprachen. Halleluja. Kirabasi, dabasi, barabashi, barabashi. O rabasi, kadalabasanda, labashi, dadadada. O rabasi, kadalabasi, kadalabasanda, dadada. Oh ja. Sei frei und los in Jesu Namen. Sei frei und los in Jesu Namen. Oh, sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Oh, sei frei und los jetzt in Jesu Namen. Frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Frei und los in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Gott selber legt dir gerade jetzt die Hand auf. Halleluja. Halleluja. Er sagt, raus. Raus aus meinem Kind. Raus aus meinem Sohn. Raus aus meiner Tochter. Frei und los. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. Frei und los. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir sind im Haus des Vaters. Du kannst dich völlig sicher fühlen. Du kannst dich völlig sicher fühlen. Seine Liebe ist hier. Seine Liebe ist hier. Oh, ich kann es spüren. Wow. Oh, gerade jetzt streck mal deine Hände aus. Er möchte dich mit seiner Liebe füllen. Er möchte dich mit der Liebe des Vaters füllen. Also immer, wenn was rausgeht, dann muss was Neues rein. Und dass es reinkommen soll, ist seine Liebe. Also Vater, sagen wir jetzt in dem Namen Jesus, setze deine Liebe jetzt frei über jedem Einzelnen in diesem Raum. Setze deine Liebe frei. Oh Vater, füll jeden Einzelnen jetzt mit deiner Liebe. Fülle jeden Einzelnen jetzt mit deiner Liebe. Oh, füll sie mit deiner Liebe. Füll sie mit deiner Liebe. Oh, Jesus. Oh, weißt du? Seine Liebe führt dich in die Ruhe. In die Ruhe Gottes. Oh, das ist die Ruhe seiner Liebe. Das ist die Ruhe des Glaubens. Du kannst dich darauf stellen. Sag mal, ich stelle mich darauf, was ich bekannt habe. ist vergeben. Wovon ich mich gelöst habe, davon bin ich frei. Die Gräber der Vergangenheit sind aufgelöst. Und ich gehe nicht mehr dahin zurück, sondern von heute an jage ich nur noch dir nach, Vater, und deiner Liebe, mehr und mehr dich zu erkennen. Wie Paulus gesagt hat, dich zu erkennen, die Kraft deiner Auferstehung, die Gemeinschaft deiner Leiden, deine Herrlichkeit zu sehen, das ist mein Lebensinhalt. Füll mich, Heiliger Geist, jetzt mit dieser Herrlichkeit. Füll mich, Heiliger Geist, jetzt mit dieser Liebe. Füll mich in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Oh, mehr. Ja. Füll. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Da geht noch was raus. Ist auch in Ordnung. Halleluja. Danke, Vater. Ansonsten lass dich füllen. Lass dich füllen. Lass dich füllen. Lass dich füllen. In Jesu Namen. Lass dich füllen. Oh. Eieieiei. Ui. Ups. Jesus. Halleluja. Ja? Manche trinkt der Heilige Geist, füllt der Heilige Geist unter den Tisch. Ja, du kannst dich auch im Heiligen Geist unter den Tisch trinken. Da ist der Herr. Füll sie, Heiliger Geist. Ai. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Füll noch mehr, Heiliger Geist. Füll noch mehr, Heiliger Geist. Ei. Weißt du, wenn nichts mehr rauskommt, dann kann jetzt was rein. Und diesmal das Richtige. Wir sind im Raum der Liebe des Vaters. Also er füllt dich mit seiner Liebe. Er füllt dich mit seiner Herrlichkeit. Das Endziel von allem ist der Vater. Das Endziel von allem ist die Liebe des Vaters. Oh, er liebt dich so, meine Tochter. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Komm noch mehr, Heiliger Geist. Oh. Oh, wir setzen hier im Raum jetzt diesen Geist der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes frei. Stell dir einfach mal vor, du bist jetzt wirklich im Wohnzimmer bei Papa. Also wie fühlst du dich im Wohnzimmer bei Papa, bei deinem himmlischen Papa, der sich so sehr freut über jeden, der zu ihm ins Wohnzimmer kommt. Da bist du frei. Verstehst du? Da bist du einfach frei. Da kannst du einfach deine Zeit genießen. Da kannst du einfach eine gute Zeit haben. Halleluja. Auch hier an der Empore dürft eine gute Zeit haben. Halleluja. Hier über Livestream, ihr dürft eine gute Zeit haben. Da kannst du einfach eine gute Zeit haben. Ah, ja. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Puh. Oh, fall wirklich mit dieser Decke deiner Liebe auf uns gerade jetzt. Wirf diese Decke deiner Liebe auf uns gerade jetzt. Halleluja, er liebt dich. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Danke, Jesus. Genieß weiter, genieß weiter. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. Sonntag ist lang. Also wir neigen dazu, immer so schnell weiter zu rushen. Ja. Was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt Papa-Zeit. Papa-Zeit. Genießen des Wohnzimmers. Halleluja. Wow. Lustige Zeit im Wohnzimmer. Ups. gut, oder? Halleluja. Ups. Nimm mal deinen Schatz hier in der Hand, da will was überspringen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu dein Werk. Oh, tu dein Werk. Tu dein Werk. Halleluja. Tu dein Werk. Tu dein Werk. Halleluja. Ha? Fühlst dich wohl, ha? Ja, weißt du, ne? Ist gut. Oh, glory. Ihr gehört zusammen, oder? Steht mal auf. Gott hat was Spezielles für euch. Halleluja. Danke, Vater, für dieses wunderbare Ehepaar, oder? Hoffe ich. Paar. Okay, nicht mehr lang. Weißt du, ne? Danke, Jesus, dass du auf sie kommst, ja, und dass du sie heute Morgen wirklich in einer neuen Dimension. Ist es eure Mama da? Ah, okay, alles klar. Jesus. Aber er setzt euch heute wirklich aufs, er setzt euch heute aufs Gleis, wirklich, für eure Bestimmung. Und er nimmt euch wirklich hinein in eine neue Dimension. Und dort werdet ihr aktiviert für eure Bestimmung. Und der Vater sagt, ich habe Großes vor mit euch. Oh, da ist eine ganze Generation, die auf euch wartet. Da ist eine Kultur, die auf euch wartet. Oh, da sind Menschen, die auf euch warten, dass sie durch euch die Liebe des Vaters erfahren. In Jesu Namen. Oh, dein Sohn und deine Tochter. Halleluja. Vor Grundlegung der Welt hast du sie berufen und du hast all die Wege gesehen, du hast auch all die Umwege gesehen, Herr, aber ich danke dir, Herr, dass du sie heute, von heute an, auf einen geraden Weg mit dir bringst, Herr, in Jesu Namen. Ganz gerade, Herr. Halleluja. Dass sie mit dir vorangehen und dass sie nicht mehr zu stoppen sein werden, Herr. In dem Namen Jesus. Und auf diesem Weg wird die Freude am Herrn eure Stärke sein. Ja. An diesem Punkt könnt ihr auf eure Mutter oder Schwiegermutter hören. Oh, da kommt ein Mantel auf euch gerade jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, ihr seid markiert von ihm. Ist das? Deine Mama hat viel für dich gebetet. Halleluja. Weißt du, du bist mit eingetreten. Halleluja. Eine gute Sache. Halleluja. Amen. Genieß die Gegenwart Gottes. Halleluja. Genieß den Vater. Er liebt dich. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Geht es euch auch noch gut hier drüben? Geht's euch gut? Genießt ihr? Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Mehr, Herr. Mehr. Halleluja. Uiuiuiuiui. Puh. Ja, manchmal müssen wir dem Heiligen Geist Zeit geben. Je mehr du ihm Zeit gibst, umso dichter kann sich seine Präsenz lagern. Halleluja. Weißt du, ja. Danke, Jesus. Jetzt pass auf. Körperliche Dinge, okay? Körperliche Dinge. Du bist vielleicht hier, und viele haben ja schon Heilung erlebt, heute, gestern und so weiter. Aber vielleicht bist du hier und da ist noch eine Sache, die in deinem Körper noch ist, die da noch sitzt und du spürst es. Schmerzen oder Einschränkungen oder eine Diagnose, die dich belastet, die dich drückt, die noch nicht erledigt ist. Vielleicht brauchst du auch ein kreatives Wunder in deinem Körper. Also zum Beispiel einen neuen Knochen oder du brauchst ein Metallumwandlungs- oder Auflösungswunder. Ja, das ist ein kreatives Wunder. Okay, dann wollen wir jetzt einmal in diesen Raum der Heilung und der kreativen Wunder nochmal eintreten und für diese Dinge beten. Ist jemand hier und du bist gerade oder entweder heute oder auch vielleicht schon gestern, aber du bist jetzt in diesem Wochenende, du bist von einem Trauma befreit worden in der Seele, aber da ist eine Bewegungseinschränkung im Bereich deines unteren Rückens aufgrund von einem Metallteil, das da drin ist. Ist da jemand? Da ist ein Metallteil in deinem Rücken und aufgrund dessen hast du da eine Bewegungseinschränkung? Ist da jemand? Ist jemand auf der Empore vielleicht? Wenn du auf der Empore bist, komm einfach ganz schnell runter. Ist da jemand? Bei dir? Bei dir? Ja? Komm her. Ja. Halleluja. Danke, Jesus. Gehört ihr zusammen, oder? Gehört ihr zusammen? Ja. Okay. Habt ihr beide das? Ja. Ihr habt beide Metall. Seid ihr Schwestern? Ja. Zwei Schwestern, Zwillinge? Nein. Nein. Ihr seid euch wirklich ähnlich. Aber ihr habt da die gleichen Brillen, ne? Nicht ganz. Nicht ganz, okay. Okay, aber ihr habt Bewegungseinschränkungen in eurem unteren Rücken, oder? Ja. Aufgrund von Metall? Ja. Du hast da Metall drin? Ja, Metall. Ja. Okay. Ah, der Arzt will noch mal operieren und noch mehr Metall? Ja. Okay. Wart ihr jetzt an diesem Wochenende dabei? Ja. Und habt Befreiung von Trauma erlebt? Ja. Ja, Halleluja. Preis den Herrn. Dann glaube ich jetzt, dass jetzt dieses Metall aus sich auflösen muss oder sich verwandeln muss zumindest, sodass ihr nicht mehr eingeschränkt seid. Amen. Weil manchmal ist es so, du sagst, ja, wie hängt das zusammen? Wie hängt ein Trauma mit Metall zusammen? Also letztendlich ist es so, der Geist wirkt in jeden Bereich des Stofflichen hinein. Wenn da etwas im Geistlichen sich gewendet hat in deiner Seele, dann macht es Raum dafür, dass der Geist auch im Stofflichen Dinge bewirken kann. Amen. Wer von euch ist sonst noch hier im Raum? Ihr könnt mal da rüberkommen, weil da ist sonst die Kamera, die ist sonst gestört da, die kommt da nicht nach vorne durch. Ja, genau, komm mal hier rüber. Ja. Okay, wer von euch ist sonst noch hier und du brauchst ein kreatives Wunder in deinem Körper? Es muss jetzt nicht Metall sein, kann Metall sein, aber es kann auch sein, dass du einen neuen Knochen brauchst. Genau, stell dich einfach so zu mir. Ja. Es kann sein, dass du einen neuen Knochen brauchst oder dass du die Rekreierung eines Knochen brauchst oder dass du neue Sehnen oder neue Bänder oder was auch immer brauchst in deinem Körper. Dann steh einfach mal auf. Einfach jetzt nicht nach vorne kommen, sondern einfach aufstehen. Einfach aufstehen da, wo du bist, okay? Jetzt nicht nach vorne kommen, sondern einfach aufstehen, weil es sind zu viele für hier vorne. Okay, Halleluja. Du hast vielleicht auch chronische Schmerzen in deinem Körper. Nicht nach vorne kommen jetzt, nicht nach vorne, sondern einfach am Platz, genau. Ja, die beiden sollen hier vorne stehen, genau. Genau, einfach am Platz stehen, genau. Aber pass auf, wir machen gleich Folgendes. Aber noch kurz, wenn du einen chronischen Schmerz auch hast, vielleicht eine Entzündung noch oder irgendwas, dann darfst du auch aufstehen, gerade jetzt, weil wir wollen jetzt einfach diese Wunder freisetzen, okay? Gut, und jetzt machen wir Folgendes, deswegen habe ich gesagt, bleib am Platz stehen. Jetzt machen wir es nämlich so, jemand, der um dich herum ist, geht einfach auf dich zu und stellt sich zu dir hin jetzt, okay? Jemand stellt sich einfach zu dir hin. Weil ich möchte einfach, dass da ein Kontaktpunkt ist. Auch ihr oben auf der Empore, stellt euch einfach zueinander hin. Stellt euch einfach zusammen, sodass jeder jemandem einfach die Hand auflegt, ja, auf die Schulter. Jetzt noch nichts beten, noch nichts machen, okay? Noch nichts machen, sondern einfach nur, dass jemand bei der Person steht, okay? Weil wir haben jetzt die Geister weggeschickt. Und jetzt muss auch die Materie reagieren. Amen. Wie gehen wir mit Materie um als Söhne und Töchter Gottes? Genauso wie wir mit Geistern prinzipiell umgehen. Das heißt nicht, dass wir sagen, sie muss raus. Ja gut, wenn es Metall ist, muss vielleicht auch raus. Aber wir befehlen der Materie, dass sie in die Ordnung Gottes kommt. Ja, Jesus hat nie zu den Jüngern gesagt, betet für Heilung der Kranken, sondern er hat gesagt, heilt die Kranken. Das heißt, sprecht zu der Krankheit, sprecht zu der Situation, sprecht zu dem Knochen, dass er in die Ordnung Gottes kommt. Wir befehlen jetzt die göttliche Ordnung hinein in diese Körper, in Jesu Namen. Wir befehlen die göttliche Ordnung hinein in diese Körper. Ich leite euch dabei, während ich euch alle leite, werde ich hier vorne für die beiden, da werde ich das machen, mit Handauflegung, aber ihr macht genau das Gleiche am Platz mit denen, die bei euch am Platz sind, okay? Also, frag jetzt mal ganz kurz die Person, die neben dir steht oder mit der du jetzt zusammenstehst, die ein Wunder braucht, frag sie, wo brauchst du ein Wunder in deinem Körper? Wo brauchst du ein kreatives Wunder in deinem Körper? Okay, hier weiß ich schon, ja. Bei dir ist auch Metall im Ganzen, ja, oder? Mhm. Da oben. Auch der ganze Rücken. Ja, mhm. da hat es schon, letztes Mal hast du gesagt, es sei aufgeregt. Ah ja, stimmt, und da konntest du dich schon mehr bewegen. Ja, preist den Herrn, ja. Aber der obere Teil noch, ja, okay, super. Okay, gut, jetzt weißt du, wo das Wunder gebraucht wird, okay? Auch hier an der Empore. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst dich mit einklinken, indem du einfach mit jemand anders, der vielleicht das braucht oder du brauchst, dann nimm jemand anders und er soll für dich beten. Ansonsten kannst du dich im Geist mit einklinken, auch jetzt in das Gebet, das ich spreche und es einfach für dich in Anspruch nehmen und deine Hand einfach auf die Stelle legen, die es betrifft. Okay, jetzt fragt die Person, darf ich meine Hand auf die Stelle legen, die es betrifft? Okay. So, in Jesu Namen. Und jetzt fang an, in Sprachen zu beten als erstes. Fang an, in Sprachen zu beten. Und stopp! Und jetzt gib den Befehl und sag, in dem Namen Jesu Christi, ich befehle jetzt, diese Knochen in die Ordnung Gottes zu kommen. In dem Namen Jesu Christi befehle ich jetzt, dieses Metall sich in Knochensubstanz zu verwandeln. Und ich befehle in dem Namen Jesu Christi jetzt, jeder Schraube sich aufzulösen. Ich befehle in dem Namen Jesu Christi jetzt, den ursprünglichen Zustand in diesem Körper wieder in Existenz zu kommen. In dem Namen Jesu Christi, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gib den Befehl, da wo du bist. Gib den Befehl. Sag in dem Namen Jesus, jedes Körperteil kommt jetzt in die Ordnung Gottes. Jeder Knochen, jede Sehne, jedes Band, jede Bandscheibe, jeder Wirbel kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir befehlen in dem Namen Jesu Christi, dass völlig normale Bewegungsfähigkeit, völlig normale Gebrauchsfähigkeit dieses Organs jetzt in Existenz kommt. Halleluja. Die Ohren, die Augen, die inneren Organe, die Gelenke, die Wirbel, die Muskeln, die Sehnen, die Bänder, die Knie. All das kommt jetzt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und wenn du den Befehl gegeben hast, lass einfach ein paar Sekunden die Kraft Gottes reinwirken in den Körper. Okay, lass einfach die Kraft Gottes ihr Werk tun im Körper. In Jesu Namen, ohne zu denken, einfach die Kraft Gottes reinlassen in den Körper. In Jesu Namen. Jetzt. Jesus. Halleluja. Einfach ganz ruhig, einfach die Kraft Gottes reinlassen. Okay. So. Und jetzt tu etwas, was du vorher nicht tun konntest, wenn es da irgendetwas gibt zu testen. Wenn es nichts zu testen gibt, dann einfach spring einfach fünfmal auf und ab und danke dem Herrn. Aber wenn es etwas gibt, was jetzt anders ist oder anders sein kann, dann einfach bewege es, tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Zum Beispiel bück dich einfach mal. Ja, danke, danke Jesus. Halleluja, konntest du das vorher? Ein Stück weit schon. Okay, mach nochmal. Schau mal, was sich verändert. In Jesu Namen, danke Vater. Danke Vater für deine Kraft. Danke für deine Kraft. Danke für deine Kraft, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, all die Symptome gehen raus. Jede Versteifung geht raus. Vielleicht musst du rennen, um es zu testen. Vielleicht musst du dich bücken. Vielleicht musst du was bewegen. Einfach in Jesu Namen. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Genau, bück dich mal. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Spürst du eine Veränderung? Ja. Ha? Ja. Ha? Hier. Ich kann mich besser bewegen. Du kannst dich besser bewegen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Freiheit in Jesu Namen. Halleluja. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Danke, Jesus. Tu etwas. Du willst springen? Ja, ich will mal schnell. Ja, renn schnell. Genau. Halleluja. Danke, Jesus. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, Jesus. Halleluja. Wow, du rennst auch hier. Willst du mir den Stock geben? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Pass auf. Halleluja. Pass auf. Wer von euch hier im Raum, du kannst jetzt etwas tun, was du so vorher nicht tun konntest, oder die Schmerzen, die du vorher hattest, sind jetzt weg, die Bewegungseinschränkung ist weg, was auch immer es ist, die Symptome sind weg, dann einfach tu mal ganz schnell deine Hand heben und sag mal, jawohl, hier bin ich, und lass mal deine Hand sehen, dass wir mal Jesus die Ehre geben. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, überall auf den Poren, 9, 10, 11, danke Jesus, Halleluja, geben wir mal Jesus die Ehre. Ihr seid schon ganz außer Atem. Amen. Ja, ich gehe morgen. Ja, da testest du es. Ja. Amen. Amen. Halleluja, pass mal auf, ganz schnell. Jeder, der einfach feststellen kann, jawohl, bei mir hat sich wirklich was Entscheidendes verändert. Jetzt kann ich etwas tun, was ich vorher nicht tun konnte. Oder jetzt ist die Funktionsfähigkeit wiederhergestellt oder die Schmerzen sind weg. Komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Auch ihr oben auf der Empore, die ihr euch gemeldet habt. Kommt einfach ganz schnell runter. Halleluja, ich habe jetzt hier so einen Stock, ich kann jetzt hier dirigieren. Halleluja. Rest in der. Jesus. Gesalbter Stock, Halleluja. Da ist jetzt Salbung drauf. Ha? Halleluja. Okay, jeder, der einfach ein Zeugnis geben will, kommt ganz schnell nach vorne und erzählt kurz, was passiert ist. Kommt einfach nach vorne, erzählt, was passiert ist. Was ist bei dir passiert? Auf der Arbeit trage ich schwere Getränkekästen. Ja. Und Nackenziehung. Ja. Und auch so Hohlkreuz. Ja. Ja. Schmerzen weg, auch Nerven. Schmerzen sind weg. Mhm. Wie lange hattest du das? Zwischenzeitlich mal mehr, dann weniger, dann aber weg insgesamt, und dann wieder mehr. Wie lange war es jetzt da? Mal habe ich mal selbst gebetet, okay, und jetzt neulich wieder da und jetzt wieder weg. Und jetzt ist weg. Mhm. Amen. Und wie lange war es jetzt da zuletzt? Zwei Wochen. Ja. Zwei Wochen und jetzt ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Und so bleibt es in Jesu Namen. Amen. Okay, was ist bei dir passiert? Kommt ihr einfach da rüber, damit die Kamera nicht verdeckt wird? Okay, kommt einfach hier rüber. So, okay, genau. Erzähl, was ist passiert? Bei mir passiert jetzt. Was ist passiert? Kreuz gehabt. Kreuz. Mhm. Ja, aber nichts. Schmerzen, oder? Ich habe Arthrose gehabt. Arthrose gehabt. Mhm. Ja. Und deswegen konntest du was nicht tun oder wo hattest du Schmerzen? Kann ich nichts richtig bewegen. Konntest du nicht richtig bewegen? Ja. Was konntest du nicht machen? Nach vorne beugen oder? Nach vorne. Ja. Und Füße auch. Ja. Nichts und was ist jetzt passiert? Und was ist jetzt eine passiert? Weile kommt jetzt. Aber was ist jetzt gerade passiert? Jetzt passiert, dass ich kann jetzt. Aha. Besser bewegen. Okay, dann geh mal runter. Dann beweg mal. Beweg mal. Geh nach unten, ja. Halleluja. Und es ging nicht mehr. Preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Und da stellst du dich drauf, dass es so bleibt in Jesu Namen. Du hast Autorität. An dir hat der Teufel nichts. Also, sag auf Schlangen und Skorpione. Amen. Halleluja. Amen. Was ist bei dir passiert? Also, ich hatte Schmerzen an der Schulter hier links. Und ja, jetzt ist alles weg. Jetzt ist ich weg. Spüre Preist den Herrn, wie lange hattest du das? Ah, oh, circa eine Woche. Zwei. Eine Woche. Preist den Herrn, aber jetzt ist weg. Ja. Amen. Halleluja. Sei gesegnet. Was ist bei dir passiert? Komm näher. Ich hatte so chronische Erschöpftheit. Ja. Schon jahrelang. Fatigue. Ja, ja, und jetzt ist es einfach so frei. Also ich fühle mich so lebendig und das kann man nicht beschreiben, aber preist den Herrn. Halleluja. Du warst auch an dem Wochenende dabei, ne? Ja. Halleluja. Und Gott hat mächtig gewirkt. Preist den Herrn. Amen. Chronisches Fatigue-Syndrom. Amen. Weg in Jesu Namen. Amen. Halleluja. So gut. Amen. Halleluja. Noch was? Okay, was ist noch was? Ich soll euch alle lieb grüßen von Christian Arnold aus dem Erzgebirge. Er wollte eigentlich. Also und er meine Oma so möchte lieben. Ich auch noch gerne grüßen. Amen. Amen. Amen. Ist okay. Ja. Halleluja. Amen. Preist du da. Okay, was ist bei dir passiert? Ich hatte vor 3 Jahren hatte ich einen blöden Skiunfall. Ja. Und habe immer Probleme gehabt mit dem linken Arm oder mit der Schulter. Immer so ein Spannen im Genick. Genau. Und habe dann immer die Schulter so ein bisschen hochgezogen, also eine Schonhaltung. Und das ist jetzt alles entspannt. Also Ich kann den Arm. Amen, ist jetzt weg. Halleluja, danke Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Durch den Krebs. Hast du dir irgendeinen Glitzer ins Gesicht gemacht? Ja, ja. Ja, okay. Alles klar. Gut. Okay, also was ist passiert? Ja, durch den Krebs sind die Knochen durchgefressen worden in der Schulter, in der Rippe, in der 4. Wirbel, in der 12. und in der Leiste. Ja. Und die Schmerzen sind weg in der Schulter, in der Rippe. Oh. Und es brennt immer noch im Rücken, aber die Schmerzen fast weg. Halleluja. Und die Schmerzen waren die ganze Zeit da. Und die waren die ganze Zeit da. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du dieses Wunder jetzt komplettierst, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Mein Vater hat Krebs besiegt. Halleluja. In Jesu Namen. Er ist unter deinen Füßen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Gib mir eben die Ehre. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Komm her. Im Sprunggelenk hatte ich Einschränkungen wegen einer schweren Verletzung und das ist jetzt auf jeden Fall beweglicher geworden. Dadurch. Das heißt, du konntest es durch die Verletzung, was konntest du nicht machen? Schwere Dehnen und so war schwierig. Okay, und jetzt zeig mal, was du jetzt wieder kannst. Ja, was du es ist, nicht... also es ist einfacher zum Bewegen. Ja, Halleluja. Preis, dann kannst du wieder so machen. Ja, das also ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, danke Jesus. Ja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ja, mein rechten Fuß, ich habe Arthrose, also Gelenkschmerzen, ganz schlimm im Knöchel und die Sehnen bis rauf ins Schienbein fast schon. Immer wieder ganz starke Schmerzen und ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich hatte Schmerzen im unteren Rücken. Ja. Die sind jetzt weg. Die sind weg. Ja. Weißt du, Herrn? Amen. Und, Halleluja. Ich hatte Drähte im Fuß. Was hattest du? Drähte im Fuß. Drähte, ja. Okay, im Fuß. Nach einer Mittelfußfraktur. Ja. Ich hoffe, die sind weg. Ich glaube, die sind weg. Was hat sich verändert jetzt? Na, ist ein besseres Gefühl auf jeden Fall. Du kannst es besser bewegen. Konntest du denn die Drähte tasten am Fuß? Nee, die Drähte nicht direkt. Nee. Die konntest du nicht tasten. Nee. Aber du hattest durch die Drähte hattest du eine Bewegungseinschränkung. Eine leichte Bewegungseinschränkung und die ist jetzt leicht weg, wetterfühlig oder so. Das merke ich erst jetzt. Die Wetterfühligkeit merkst du später, aber die Bewegungseinschränkung ist weg. Ja, oder? Das ist weg. Ja. Halleluja, Amen. Ja, glauben wir für. War das in dem Fuß? Ja. Ja, Vater, wir glauben dir hier für ein kreatives Wunder, Herr. Herr, dass er sein ganzes Leben lang nichts mehr von diesen Drähten merkt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Das ist ein kreatives Wunder, wenn Drähte sich auflösen. Halleluja. Weißt du, was bei dir passiert? Ich hatte Arthrose im unteren Rücken, also sehr lange. Das waren 21 Jahre. Und da hat ein Stück Knochen, war einfach abgenutzt. Und ich habe gespürt, während im Gebet einfach, da war so ein Friede und wie sich was bewegt hat und es sich so gestreckt hat. Der im Rücken gestreckt hat. Und ich bin beweglicher und das ist einfach cool, was der Herr gemacht hat. Wow, danke, stark. Jesus. Das heißt, du hattest vorher Schmerzen und Bewegungseinschränkungen hier in dem Bereich gehabt, oder? Ja, die Schmerzen immer mal. Okay, aber Bewegungseinschränkungen. Ich konnte einfach, ich bin nicht so weit runtergekommen. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Halleluja. Amen. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist auch ein kreatives Wunder, wenn der Knochen, der nicht mehr da war, sich wieder neu bildet. Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre für all diese Zeugnisse. Ich weiß, da sind noch viel mehr Sachen passiert. Manche Sachen kannst du erst später testen, zu Hause checken, wie auch immer, der Arzt muss manche Sachen checken. Dann einfach, ich gehe nochmal da hoch, damit mich die da oben auch sehen, dann einfach schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.net und berichte einfach, was passiert ist, was du zu bezeugen hast. Übrigens auch, wenn du bei diesem Wochenende jetzt, wenn du Befreiung erlebt hast, dann schreib uns doch einfach von deinem neuen Lebensgefühl. Amen. Schreib uns doch einfach in ein, zwei Wochen, schreib uns einfach von deinem neuen Lebensgefühl. Ja? Wichtig ist, dass du dich draufstellst, jawohl, an mir hat der Teufel nichts mehr und deswegen habe ich Autorität. Weißt du, manchmal versucht der Feind, mit Dingen wiederzukommen, nachdem sie gegangen sind. Das sagt auch Jesus in Lukas 11. Er sagt, sie versuchen wiederzukommen. Aber dann ist wichtig, dass du weißt, wer du bist und dass du deine Autorität wahrnimmst und sagst, nein, hier kommt es nicht mehr rein. Amen. Zutritt verboten. Amen. Dämonen müssen leider draußen bleiben. Kleines Schild hier. Das wäre mal interessant, so ein T-Shirt, christliches T-Shirt, so mit der Schrift. Dämonen müssen leider draußen bleiben. Halleluja, okay. Kleine Geschäftsidee, ja. Halleluja. Preist du das? Ihr Lieben, geht's euch gut? Halleluja. Pass mal auf, lass uns nochmal alle zusammen aufstehen. Ich habe noch was ganz Wichtiges, weil ich möchte nicht, dass du hier weggehst, ohne dass wir sichergestellt haben, dass es wirklich im Geist so ist, dass der Feind an dir nichts hat. Und ich habe vorher schon gesagt, dass die wichtigste Grundlage, damit der Feind nichts an dir mehr hat in deinem Leben, ist, dass du wirklich Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst. Ja? Dass du wirklich Jesus Christus einlädst in dein Herz und dass du sagst, Jesus, sei du mein Herr, vergib mir alle meine Sünden. Ja, ich empfange dich als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Damit beginnt dein neues Leben in der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und ich habe es vorher schon gesagt, wenn du heute Morgen hier bist und du hast vielleicht noch nie in deinem Leben einfach das öffentlich auch bekannt und gesagt, jawohl, Jesus ist der Herr meines Lebens. Die Bibel sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und vielleicht hast du noch nie bewusst Jesus als den Herrn und Erlöser deines Lebens bekannt. Du hast ihn noch nie bewusst in deinem Herzen aufgenommen. Und deshalb sagt die Bibel, bist du noch nicht von Neuem geboren. Du bist noch nicht diese neue Schöpfung. Du bist noch nicht in dieser Dimension der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Dann möchte ich jetzt an der Stelle mit dir und für dich beten und dir die Gelegenheit geben, wirklich das festzumachen. Auch wenn du vielleicht schon mal mit Jesus gelebt hast, ihn mal aufgenommen hast, aber du bist wieder von ihm weggekommen vielleicht. Ja, auch dann möchte ich jetzt mit dir und für dich beten, dass du das festmachst ganz neu vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du ganz klar sagst, jawohl, ich gehöre zu Jesus, er ist der Herr meines Lebens, ich bitte ihn um Vergebung meiner Sünde und ich lade seinen Heiligen Geist ein, dass er mich übernimmt. Ja, wer ist hier heute Morgen und du sagst, jawohl, ich möchte jetzt das festmachen, ich möchte diese Entscheidung neu treffen, ich möchte diese Entscheidung vielleicht zum ersten Mal treffen, dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ja, ich sehe deine Hand dahin, ich sehe auch deine Hand, ja, deine Hand. Ist noch jemand da? Streck einfach deine Hand weit aus, sodass ich sehen kann. Da ganz hinten sehe ich auch jemand an der Wand. Okay, ist noch jemand da? Ist noch jemand da auf der Empore? Ich schau mal auf der Empore. Ist da jemand, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Hier ist auch noch jemand. Ja, ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da? Da ist, ja, danke für die Hand. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Da, ja, danke. Danke für eure Hände. Ist noch jemand da, auch auf der Empore? Ich sehe auch deine Hand, wenn du sie ausstreckst und sagst, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser ganz bewusst aufnehmen. Ich möchte einen Neuanfang vielleicht mit ihm machen. Ich möchte, dass meine Sünde weggewaschen wird und ich jetzt wirklich dieses neue Leben empfange. Okay, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, das ist für mich? Dann einfach streck noch deine Hand aus. Okay, wenn du über Livestream zuschaust und es ist für dich, dann nehmen wir dich jetzt mit rein in dieses Gebet. Ich möchte einfach alle die bitten, die jetzt hier ihre Hand gehoben haben. Wir wollen das wirklich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt festmachen. Deswegen ganz schnell, komm hier zu mir nach vorne. Komm einfach hier vor die Bühne und wir wollen das hier zusammen festmachen. Kommt einfach ganz schnell aus den Reihen raus, kommt nach vorne. Wenn du auf der Empore bist, vielleicht habe ich deine Hand nicht gesehen oder du weißt, es ist für mich, dann komm einfach auch durch die Tür runter, komm einfach von der Empore hier runter und dann wollen wir das hier vorne zusammen festmachen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Super. Schön, dass ihr da seid. Schön. Halleluja. Preist den Herrn. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte da dazukommen? Haben wir noch jemanden vergessen? Wir warten noch auf dich. Okay, super. Ihr auch. Wunderbar. Halleluja. Danke, Jesus. Okay. Noch jemand? Noch jemand, wenn du über Livestream zuschaust, wir nehmen dich jetzt mit rein in dieses Gebet. Du wirst mit mir laut mitbeten. Ich werde jetzt einfach ein Gebet laut vorbeten für euch. Ihr betet es einfach laut nach und dann werde ich euch persönlich die Hand auflegen und werde dieses neue Leben in euch freisetzen. Okay? Ja, und ihr über Livestream betet es einfach auch laut mit. Ihr vorne betet es laut mit. Wenn du im Raum bist und du möchtest einfach zur Unterstützung des Mitbeten, bete es gerne mit. Lass uns einfach Folgendes sagen. Lass uns sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um meine Trennung vom Vater auf dich zu nehmen. Um alle meine Schuld und Sünde zu tragen. Jede Sündenwunde hast du getragen. Jede dämonische Macht hast du auf dich genommen, damit ich frei sein kann. Herr Jesus Christus, ich empfange dich jetzt als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Von heute an ist Jesus Christus mein Herr. Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir jede Schuld und Sünde. Ich empfange jetzt die Vergebung deines Blutes. Ich empfange dein neues Leben. Und ich sage, komm, Heiliger Geist, übernimm jetzt mein Leben. Fülle jetzt mein Leben. Mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lege ich die Hände auf und ihr, die am Platz seid, dürft einfach eure Hände ausstrecken nach innen, nach vorne. Und einfach, wir setzen jetzt in dem Namen Jesu Christi die Realität dieses neuen Lebens frei in dir. Ja, wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, du bist neu. Und nichts und niemand kann dich mehr aus seiner Hand reißen. Es ist nicht mehr eine Sache deines Gefühls, sagt Gott, sondern es ist eine Sache der Wahrheit dessen, was Gott über dir ausgesprochen hat. Und er hat über dir ausgesprochen: Du bist meine geliebte Tochter und an dir habe ich Gefallen gefunden. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von mir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Nichts und niemand kann dich mehr trennen von mir, sagt Jesus. Halleluja. Halleluja. Und in Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig. Und in ihm hat der Böse nichts. Danke, Jesus, für deine Macht und deine Herrschaft. Danke, dass du sie jetzt füllst mit deinem Geist. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr, sie ist nicht nur angekommen, sondern sie ist auch angenommen bei dir. Herr, du hast sie neu gemacht durch die Kraft deines Blutes. Du hast sie gewaschen durch dein Blut, Herr. Du hast sie neu gemacht durch dein Blut, Herr. Danke, Herr, dass das Alte jetzt vergangen ist, Herr, und Neues ist geworden, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Das ist die Realität. Halleluja. Eine neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Halleluja. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Er ist ein Sohn Gottes, ein Sohn deiner Herrlichkeit, Vater. Er gehört zu dir und du gehörst zu ihm. Und nichts und niemand kann ihn mehr trennen von dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Herr, wem du vergeben hast, dem ist vergeben, Herr. Wenn du gewaschen hast, der ist gewaschen. Wenn dein Wort reingesprochen hat, der ist rein. Und so spreche ich dir zu, auch durch das Wort Gottes. Du bist rein durch das Blut Jesu Christi. Das Alte ist vergangen. Du bist neu. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke für die Kraft deines Blutes und die Dynamiskraft deines Heiligen Geistes. Danke, dass von diesem heutigen Tag an jedes Grab in der Seele aufgelöst ist, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, und dass Neues gekommen ist, in dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Er liebt dich, Vater. Glaub es. Halleluja. Glaub es. Nicht hoffen, sondern glauben. Halleluja. Glauben heißt, ich bin einfach gehorsam dem, was das Wort sagt. Und das Wort sagt, du bist seine geliebte Tochter. Also sagt es jeden Tag deinem Spiegelbild im Spiegel. Amen. Du hast ihm gefallen. Halleluja. Amen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen kostbaren Sohn. Ich danke dir, Herr, für dein neues Leben in ihm, Herr. Ich danke dir für die Kraft deines Heiligen Geistes in ihm, Herr. Danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ihn jetzt füllst und übernimmst, Herr. Und dass diese neue Geburt, Herr, auf seine Seele und seinen Körper jetzt ausstrahlt, Herr. Alles einnimmt und alles übernimmt in ihm, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus. Ja, abgeschnitten von dem Alten. Es ist vergangen, Gott sagt, es ist vergangen. Also gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und los. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Oh, ich habe dich je und je geliebt, sagt Gott. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Er hat dich mit Seilen seiner Liebe gezogen und er lässt dich nicht mehr los. Du gehörst ihm. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Gottes Geist ist so mächtig hier vorne. Seine Liebe ist hier. Auch bei dir am Platz. Du kannst seine Liebe spüren. Einfach, streck einfach mal deine Hände aus. Lass sie einfach nochmal füllen mit seiner Liebe. Das ist der Vater, der dich in den Arm nimmt. Das ist der Vater, der dich umarmt. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Hinter euch stehen noch ganz liebe Mitarbeiter und Freunde von mir, die jetzt einfach auch noch bereit sind, noch weiter für euch zu beten, wenn ihr das möchtet. Und sie nehmen euch einfach mit in den Gebetsraum drüben oder in den Jugendgottesdienstraum. Und da könnt ihr einfach noch persönliches Gebet empfangen. Und sie wollen euch auch noch was Kleines schenken, wenn ihr das mögt. Also dreht euch einfach mal um, schaut mal, wer hinter euch steht. Ja, okay. Okay. Okay, und dann dürft ihr einfach mit ihnen noch rübergehen. Die Astrid führt euch da in den Jugendgottesdienstraum. Genau. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Gott ist gut. Amen. Komm, wir können Gott noch mal einen anderen Applaus geben, glaube ich. Ja, so ein richtiger Glory-Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit, Herr. Oh, danke, Herr, für deine Kraft, Herr, für deine Wirksamkeit, deine Wunder, Herr, dein neues Leben, Herr, das du schenkst, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe gestern auch während des Encounter-Wochenendes, haben wir am Schluss schon gebetet, auch für die Freisetzung von jeder, ich sag mal, Todeswunde in deiner Seele in Bezug auf Finanzen und materielle Dinge. Weil auch da kannst du manchmal Wunden haben, je nachdem, wie du erzogen worden bist, in welchem Umfeld du groß geworden bist. Es gibt sozusagen bestimmte, auch da, Familiengeister in diesem Bereich. Und es kann sein, dass du, ohne dass dir das bewusst ist, bis heute unter dieser Prägung leidest, weil es keine gute Prägung vielleicht war. Sei es jetzt eine Prägung von Mangel, einfach wo du immer Mangel erlebt hast als Kind. Nie war das da, was gebraucht wurde. Oder es war einfach so ein Geist von Geiz, einfach dieses typisch schwäbische Festhalten, mir gäbe nichts oder sowas, ja. Oder aber es war so ein unkontrollierter Geist von verantwortungslosem Umgang mit Finanzen. Auch dann prägt es deine Seele und dann ist wichtig, dass du davon frei wirst, okay? Wie viele von euch, also wenn du gestern da warst, dann hast du das schon empfangen, aber wie von euch sind noch da, die sagen, jawohl, ich möchte da gerne Freiheit, wirklich im Bereich der Finanzen, okay? Ja, sind noch ein paar, ja, da oben auf der Empore sind einige, okay. Also dann beten wir jetzt da einfach kurz da rein, bet einfach mal in Sprachen. Und weißt du, das ist genauso auch Befreiungsdienst letztendlich. Ist genau das Gleiche. Es sind auch Geister. Manchmal machen sich da auch Geister richtig dran fest, wie zwanghafter Geiz, zwanghaftes Ausgeben auch. Ja, Vater, wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, auch im Bereich der Finanzen, der Versorgung, sagen wir jetzt, jede Todeswunde muss sich schließen und jedes Grab wird jetzt aufgelöst in den Seelen diesbezüglich. Wir setzen frei auch in diesem Bereich, Herr, die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes in dem Namen Jesu Christi, Herr. Herr, dass wir so mit dem Geld umgehen können, wie du mit dem Geld umgehen würdest, Herr. Dass wir auch in diesem Bereich so sind, wie du bist in dieser Welt. Und jetzt sag einfach mal, Vater, ich bitte dich um Vergebung für jede falsche Prägung im Bereich der Finanzen. Ich bitte dich um Vergebung für jede Angst um Finanzen, für jeden Geiz, für jedes Festhalten, für jede Eigenkontrolle im Bereich der Finanzen. Und ich öffne meine Seele für dich, Vater, dass du meine Finanzen übernehmen kannst. Vater, ich bitte dich auch um Vergebung für jeden verantwortungslosen Umgang mit Finanzen. Für jede fleischliche Regung, schnell reich werden zu wollen und vielleicht dumme Dinge zu machen. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, Herr, dass du mich jetzt reinigst durch dein Blut und dass du diesen Bereich meiner Seele jetzt auffüllst mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Art, mit Finanzen umzugehen. Ich löse mich von jedem Grab in meiner Seele in diesem Bereich. Und ich nehme in Anspruch deine Großzügigkeit, deine gute Haushalterschaft, deinen Umgang mit Finanzen. Ich werde dein Wort studieren, was es mir sagt in Bezug auf Finanzen. Und es wird mich prägen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Sei frei und los. In Jesu Namen, lass die Geister ziehen. Halleluja. Lass uns jetzt zusammen es proklamieren. Diese fünf Bibelstellen, die Wahrheit über unseren Finanzen und über unsere Versorgung aussprechen. Weil damit füllst du dich. Du füllst dich mit der Wahrheit. Lass uns das einfach zusammen proklamieren. Immer von links nach rechts, nach links nach rechts. Okay? Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, und mich daran zu freuen und es zu genießen. Amen. Halleluja. Und jetzt nehmen wir eine Sammlung ein noch zusammen und du darfst den Heiligen Geist fragen, was du jetzt einlegen sollst, auch als Saatkorn, in das, was Gott tut. Weil immer wenn du säst in so einem Gottesdienst, dann säst du auf die Substanz der Herrlichkeit, die hier ist. Du säst auf die Substanz seiner Wunder, du säst auf die Substanz heute auch seiner Freiheit, du säst auch auf die Substanz deiner Freiheit im Bereich der Finanzen. Also frag ihn, was du säen sollst, wenn du hier zu Glory Life gehörst, kannst du auch deinen Zehnten geben, wenn du es nicht sowieso per Dauerauftrag machst. Aber frag ihn einfach ansonsten, was, auch über den Zehnten hinaus, was möchtest du, dass ich einen Saatkörner sähe oder einen Saatkorn sähe heute Morgen? Ja, er gibt dem Brot dem Essenden und Saatgut dem Sämann. Manches deiner Finanzen ist Brot zum Essen und manches deiner Finanzen ist Saatgut. Also frag ihn, was ist das Saatgut heute Morgen? Und dann tu das, was er dir gezeigt hat. Hier vor Ort kannst du mit dem Eimer geben. Du kannst also in Bar hineinlegen in den Eimer oder du kannst deine Verpflichtungserklärung, die unterm Stuhl liegt, kannst du ausfüllen und kannst du dann hineintun mit der Angabe, was du geben wirst in den nächsten Tagen. Nimmst die Kontonummer mit nach Hause, die auf der anderen Seite der Verpflichtungserklärung ist, reißt in der Mitte auseinander. Und dann kannst du in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du direkt überweisen mit der IBAN, so wie es jetzt angezeigt wird. Oder aber du kannst auch den PayPal nutzen. Oder du kannst auch deine Kreditkarte gebrauchen, indem du jetzt auf unsere Homepage gehst und dort die entsprechenden Daten eingibst. Also, tu das, was er dir gezeigt hat, ob live oder über Livestream. Und der Herr segne dich dabei. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Hier haben wir noch ein Zeugnis, während ihr gebt, lese ich immer gerne auch noch Zeugnisse vor. Das ist vom letzten Sonntag, aber passt heute eigentlich zum Heilungsgottesdienst. Wir hatten letzten Sonntag ja keinen speziellen Heilungsgottesdienst, aber trotzdem hatte ich ein Wort der Heilung für Refluxkrankheit gehabt. Und da schreibt jemand, sie schreibt hier, am Sonntag, 18.01. hatte Pastor Georg ein Wort zur Heilung der Refluxkrankheit. Er sagte, dass jemand da ist und Jesus möchte dies heilen. Ich wusste, dass es für mich war und ich habe es fest im Glauben angenommen. Seit diesem Moment bin ich völlig frei von Reflux nach 6 Jahren Leidensgeschichte. Halleluja. Danke, Jesus. Du bist einfach der Beste. Du bist unser starker König. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Von gestern haben wir auch schon die Zeugnisberichte hier. 2 Personen konnten wieder klar sehen, hatten vorher verschwommen gesehen. Eine andere Person hatte einen Schleier vor dem Auge gehabt und jetzt ist der Schleier verschwunden. Jemand Schwerhöriges hat lauter gehört. Heute hatten wir ja einige, die von Schwerhörigkeit geheilt worden sind. Wir hatten ein Ischiosakralgelenkproblem, das geheilt wurde. Wir hatten einen Schnappfinger, der geheilt wurde. Wir hatten rheumatische Entzündung, die geheilt worden ist. Rückenprobleme, Geisterepilepsie ist gegangen, verschiedene andere Dinge. Halleluja, Gott ist wunderbar. Er ist der beste Arzt und ihm gehört alle Ehre. Amen. Halleluja. Geben wir ihm die Ehre.